Disclaimer, ich bin Ricky, ihr hört jetzt gleich Ricky MMA oder Ricky, eines dieser beiden Podcast-Projekte, müsstet ihr euch ausgesucht haben, wenn ihr diese Nachricht hören könnt. Es geht auch gleich los, ich möchte euch gar nicht lange aufhalten mit unnötigem Gelaber. Ein kleiner Hinweis, bevor es dann wirklich jetzt hier richtig zur Sache geht. Und zwar, das Brot des Podcasters sind, wie ihr wisst, die Downloadzahlen, die Likes, die Retweets und auf YouTube von mir ist auch ein Daumen nach oben. Aber manchmal reicht das nicht aus. Manchmal, ja, möchte man seinen Lieblingspodcaster darüber hinaus noch unterstützen. Und auch ich biete diese Möglichkeit an. Ihr könnt mir ein Geschenk schenken oder einfach eine kleine Geldspende zukommen lassen. Und zwar entweder über Amazon oder PayPal. Guckt einfach mal bei nonpg.de/Dankeschön vorbei. Da könnt ihr die für euch attraktivste Option aussuchen. Wem das zu aufwendig ist, der kann auch einfach auf paypal.me/RickyPalm klicken und mir einen Euro, sage ich jetzt mal, in den Hut werfen. Ich glaube, unter einem Euro machen es die bei PayPal auch nicht. Ihr könnt mir natürlich auch mehr in den Hut werfen, aber ja, ich bin, wie gesagt, fast schon zufrieden mit Downloads, Likes, Retweets und den berühmten Daumen nach oben. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Hallo, liebe Podcast-Freunde. Ja, so wird man selten begrüßen in der Podcast-Welt. Meistens versucht man irgendwie einen lustigen Witz zu machen direkt zum Einstieg oder man hat sich was anderes Originelles überlegt. Nicht so bei mir im Podcast. Da wird der Hörer noch mit Niveau begrüßt, nämlich mit Hallo. Und ja, ich möchte eigentlich auch gar nicht lange irgendwelches dummes Zeug reden, sondern direkt in medias res gehen, weil wirklich so viel passiert ist und so viele Diskussionspunkte entstanden sind in den letzten Tagen, dass wir eigentlich keine Zeit zu verlieren haben. Und man darf ja nicht vergessen, dass meine Frau nachher wieder zum Yoga muss. Und es ist schon mittlerweile üblich, so wie das Olaf hinten durchs Bild läuft, dass meine Frau in ungefähr anderthalb Stunden an die Tür klopft und sagt, hey, es wird Zeit, ich muss im Yoga. Und dann weiß ich, alles klar, jetzt ist das Kind dran und MMA muss mal wieder pausieren. Ich mache jetzt noch was zu Beginn, was ich sonst immer an den Ende der Sendung platziere, nämlich einen kleinen Shoutout und zwar in dem Fall an Roland. Roland, vielen, vielen Dank für deine Spende, sie ist bei mir angekommen und wird natürlich auch wieder für die Verbesserung des Podcasts genutzt, also Serverkosten, wenn mal ein neues Mikrofon anfällt. Oder dann irgendwann mal einen Hintergrund geschalten. Ja, der gefällt mir immer noch nicht, ihr wisst das. Ich würde aber irgendwie gern was Cooles haben, hab das noch nicht gefunden. Ich habe auch mal jemanden bei der UFC angeschrieben, ob die nicht irgendwie einen geilen Hintergrund haben von irgendwelchen Presse-Events oder so. Da kam bislang überraschenderweise noch nicht zurück. Aber vielleicht klappt ja da noch was. Grüße auch nach Wien von mir an Halid. Ich hoffe, das ist dein Vorname, denn ich habe mal gelernt, war es nicht so, dass die, jetzt hoffe ich mal, dass er Türke ist, nicht, dass ich was Falsches sage, aber auf jeden Fall, die Türken tragen ja auf ihren Fußballtrikots auch immer ihre Vornamen. Das hat mich immer durcheinander gebracht. Sie nennen aber, glaube ich, den aus unserer Sicht Nachnamen als erstes. Also sollten türkischstämmige Zuschauer und Hörer dabei sein, könnt ihr mich ja mal darüber aufklären, ob ich das richtig kapiert habe, dass man in der Türkei praktisch den Nachnamen immer zuerst sagt und dann erst den Vornamen oder ob ich einfach nur blöde bin. Was ja auch sehr wahrscheinlich ist. Also muss man ja ganz ehrlich mal zugeben. So, jetzt aber zu UFC. Da hoffe ich, kenne ich mich ein bisschen besser aus. Gestern Nacht oder gestern Abend platzte die Bombe. Eigentlich wussten wir alle, was kommt. Am Montag wurde angekündigt, dass George St. Pierre, Cain Velasquez, Tim Kennedy, TJ Dillashaw, Donald Cerrone und Björn Rapney was Großartiges ankündigen werden. Da bin ich sowieso immer schon skeptisch, wenn jemand eine Ankündigung ankündigt. Bestes Beispiel war Conor McGregor, der für UFC 205 was ganz Großes angekündigt hat, das dann nahezu vergessen hat. Und die große Ankündigung war dann, ja, ich werde Papa. Ist natürlich für ihn persönlich absolut was Phänomenales, aber für die meisten Fans erstmal nicht ganz so entscheidend. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Also man konnte schon sich so ein bisschen ausmalen, was da am Mittwoch präsentiert werden sollte. Und so war es dann auch. Die von mir fünf genannten Kämpfer plus Björn Rapney haben einen Conference Call angesetzt und haben erzählt, dass sie so nicht mehr mit sich umgehen lassen wollen. So könnte man sagen, sie sind nicht mehr bereit, für verhältnismäßig wenig Geld zu kämpfen. Natürlich auch nicht abgesichert zu sein, wenn sie dann später mal im Alter Probleme haben oder sich schwer verletzen und nicht mehr kämpfen können. Das wollen sie alles so nicht mehr akzeptieren. Björn Rapney hat eine Zahl genannt, hat gesagt, bislang bezahlt die UFC ungefähr 8% an Einnahmen oder geben 8% an Einnahmen an die Kämpfer weiter. Die anderen 92% behalten sie. Das ist so natürlich nicht ganz richtig. Es ist nicht so, dass sie sich mit den anderen 92% die Tasche voll machen, sondern es kommen auch für die UFC noch weitere Kosten dazu. Also allein Production und natürlich Werbung etc. pp. Das muss man alles mit einberechnen. Es ist trotzdem enorm wenig. Ich möchte das überhaupt nicht rechtfertigen. 8% sind viel zu wenig, gar keine Frage. Und die Kernforderung von diesen MMAAA-Leuten, ja, auch dieser Name geht mir sehr schwer von den Lippen. Da hätte man vielleicht marketingtechnisch nochmal ein bisschen polischen können. Ist im Endeffekt, dass sie mindestens 50% der Einnahmen, die die UFC generiert, durch TV-Deals, durch natürlich Pay-Per-View-Verkäufe, durch Merchandise etc. pp. Also einfach 50% möchten sie rausschlagen für die Kämpfer, dass das weitergegeben wird an jeden Kämpfer. Also natürlich gibt's weiterhin die Verträge und dann wird das praktisch aufgeteilt. Conor McGregor wird mehr kriegen und der ein oder andere ein bisschen weniger, aber insgesamt werden die Kämpfer natürlich mehr verdienen. So, per se stimme ich eigentlich mit allen oder mit den meisten aufgeführten Punkten, die da gestern zur Sprache kamen, überein. Ja, also ich sehe das genauso, dass die Kämpfer unterm Strich deutlich zu wenig Geld bekommen. Ja, natürlich die Elite in der UFC, ja, kann davon leben, gar keine Frage. Und oder das Problem sind eher die Leute, die, sag ich mal, sich so auf Prelim-Cards rumtreiben oder sogar noch weiter unten dann auf Fight Pass Prelims und wirklich damit $12,000 am Abend nach Hause gehen. Das sind natürlich die Problemfälle, über die man reden muss. Und die müssen mehr Geld verdienen. Es kann nicht sein, dass jemand, der im Fernsehen kämpft oder vor vielen Menschen im Fernsehen auftritt, dass er so wenig Geld verdient, dass er nebenbei, neben seiner Profikarriere als MMA-Kämpfer, dass er dann auch als Lehrer arbeiten muss oder sonst irgendwelche Projekte nachgehen muss, um einfach genügend Geld zu haben, um seinen Traum zu verwirklichen. Ja, also ich bin der Meinung, wenn du mal in der UFC bist, muss so viel Geld bezahlt werden, dass du dich auch nur darauf konzentrieren kannst. In diesen Zeiten leben wir einfach heutzutage. Es wird so viel Geld bezahlt von Fernsehstationen in Richtung UFC. $115 Millionen bezahlt Fox jedes Jahr für die Fernsehrechte an die UFC. Das ist schweineviel Geld. Jetzt natürlich auch der Verkauf der UFC, der unheimlich viel Geld zum einen natürlich reingespült hat, allerdings für nur sehr wenige Leute. Und die eben so viel Geld ausgegeben haben, die sind natürlich jetzt nicht bereit, das direkt umzulegen auf die Kämpfer, sondern die wollen natürlich erstmal ihr Geld wieder reinholen und dann sehen wir weiter und ja, da wird sich dann auch nicht viel ändern. So, ich habe aber Probleme, wenn ich sehe, wer da mehr oder weniger der Redensführer ist bei dieser ganzen MMAAA-Organisation, nämlich Björn Rapney. Björn Rapney, die meisten werden ihn natürlich kennen aus seiner Zeit bei Bellator, da war ja der Promoter und war nicht unbedingt Kämpfer oder ja Kämpferliebling sozusagen. Also die meisten Kämpfer haben kein gutes Haar an Björn Rapney gelassen. Die bekannteste Fehde hatte er wahrscheinlich mit Rampage Jackson und mit Eddie Alvarez. Da gab es große Probleme, könnt ihr euch mal nachlesen, solltet ihr das nicht mitbekommen haben. Da gibt es genügend Artikel dazu dem Thema. Allgemein hat er einfach so in MMA-Kreisen nicht den besten Ruf. Es ist einfach ein Schlitzohr, hoch 10, aber er ist unfassbar blöde auch. Also Dana White ist natürlich auch ein Schlitzohr und der versteht das Game sozusagen auch wirklich sehr, sehr gut. Aber Björn Rapney ist noch unfassbar blöde und kommt deswegen häufig sehr dreist rüber. Und es gibt viele Leute, die ihm jetzt bei dieser MMAAA-Geschichte unterstellen, dass er sich daran bereichern möchte. Und ja, wenn so Leute wie Shannon Knapp die Seite oder ja die Partei ergreifen, dass Björn Rapney hier wirklich ein Problem ist in dieser Organisation oder in dieser Fighters Union, wollen sie sich ja nicht nennen, aber es ist letzten Endes schon eine Gewerkschaft, dann gebe ich da schon ein bisschen was drauf, weil Shannon Knapp ist eigentlich eine sehr bodenständige Frau, die, glaube ich, nicht jetzt da ein großes Duell mit Björn Rapney sucht oder irgendwann mal gesucht hat. Deswegen gebe ich da ein bisschen was drauf. Wenn Dana White jetzt kommen würde und sagen würde, ja, Björn Rapney, die dumme Sau und so. Wir kennen Dana White. Aber Shannon Knapp ist nicht der Typ, der normal solche Sprüche raushaut. Sie hat es aber in dem Fall auch getan, dass das echt ein Problem ist. Hat sie auf Twitter, glaube ich, geschrieben, dass Björn Rapney da mit dabei ist. Wie gesagt, sehe ich genauso. Das ist für mich der erste große Fehler, den die UFC gemacht hat. Oder nicht die UFC, sondern die fünf Kämpfer, dass sie sich mit Björn Rapney umgeben. Ich verstehe das überhaupt nicht, wie man auf die Idee kommen könnte, dass das der richtige Mann an der Seite der diversen Kämpfer sein könnte. Ja, natürlich hat er wahrscheinlich die ein oder anderen Verbindungen, aber da gibt es bestimmt auch andere. Und dann fand ich auch insgesamt die Präsentation dieser, jetzt möchte ich es mal komplett aussprechen, wie heißt das ganze Ding? Jetzt habe ich es mir natürlich nicht aufgeschrieben. Das nennt sich Mixed Martial Arts Athletes Association. Meine Güte, das ist ein schweres Wort. Und ich habe, muss man ganz ehrlich sagen, letzte Nacht nur 3 Stunden geschlafen. Da kann schon mal schwer sein, einfach so ein Wort auszusprechen, selbstverständlich. Ja, ein Problem, das ich da noch hatte, war, wie sie das ganze Ding präsentiert haben, nämlich, dass man gesagt hat, zum einen, man hat bislang nicht mit der UFC gesprochen, man geht davon aus, dass die UFC letzten Endes auf sie zugeht, ja, dass sie jetzt anrufen, die UFC, und praktisch versuchen, erstmal Ruhe in den Laden zu bringen oder so, ja, und das finde ich ist schwierig, ja, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, ich möchte für Kämpfer was erreichen, dass grundsätzlich erreichen, dass sie zum einen mehr Geld haben, abgesichert sind und dass einfach sich die Bedingungen verbessern. Halte ich es für schwierig, wenn ich so eine Geschichte starte, nicht mit den Leuten zu sprechen, die das ermöglichen können. Ja, sich von vornherein zu verweigern letzten Endes, auf die Jungs zuzugehen, ja, auf die UFC zuzugehen und mit denen über die Probleme zu sprechen. Natürlich haben sie nicht gesagt, wir sprechen nicht mit der UFC, sondern sie haben gesagt, von unserer Seite kommt nichts. Die UFC ist jetzt gefordert, auf uns zuzukommen. Das ist für mich persönlich, wie gesagt, nicht die richtige Herangehensweise. Ich hätte da Folgendes vorgeschlagen. Ich wäre auf die UFC zugegangen, hätte meine Forderungen konkret dargelegt, hätte gesagt, das und das möchte ich, das und das erwarte ich von euch. Und ja, wie ist eure Reaktion darauf? Wenn dann die UFC sagt, was erzählt ihr uns ja eigentlich, interessiert uns nicht, dann kann man nämlich bei so einem Presseevent, ja, bei so einem Conference Call sagen, wir haben die UFC versucht mit ins Boot zu holen, sprich, wir haben versucht mit der UFC zu reden und sie haben uns die Tür sozusagen vor der Nase zugeschlagen. Das könnte man dann vorbringen oder im anderen Fall könnte man sagen, ja, die UFC versucht mit uns zu kooperieren, ja, wir müssen gucken, wie weit diese Kooperation geht. Das sind halt so Punkte, die wurden auch bei dem Conference Call angesprochen. Und keiner hatte eine Antwort darauf, ja. Also irgendein Journalist fragte dann so, was sind genau eure Forderungen? Und dann kamen immer wieder diese 50% und ja, und Björn Rapney erzählt, dass er über 50% an seine Kämpfer ausbezahlt hat, als er bei Bellator Promoter war und hat sich da selber über den grünen Klee gelobt. Und ich habe mir schon gedacht, darum geht es doch eigentlich gar nicht, ja. Also es geht doch gar nicht darum, was er früher gemacht hat, sondern, oder anders gefragt, um was geht es den Jungs eigentlich? Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass so Aussagen wie, ja, dass Kämpfer im Alter besser abgesichert sind oder dass Kämpfer im Falle einer Verletzung abgesichert sind, dass das alles nur Floskeln sind, das ist nur dummes Gelaber. Unterm Strich geht es darum, mehr Geld zu bekommen. Und ich finde das okay, wenn man das so konkret ansprechen würde. Aber aus meiner Sicht, diesen Quatsch zu verzapfen, ja, wir stehen mehr oder weniger alle mit einem Bein vor dem Ruin, weil wir hier in der UFC kämpfen müssen für ein Appel und ein Ei, ist für mich persönlich die falsche Herangehensweise. Denn man könnte das Problem ja relativ leicht lösen. Das Problem zum Beispiel mit einem Kämpfer verletzt sich, kann lange nicht kämpfen und hat jetzt keine Einnahmen mehr. Oder später im Alter, oder was heißt später im Alter, so viel später ist das gar nicht, mit 50 oder mit 40 können die meisten nicht mehr kämpfen, spätestens mit 40. Wir müssen irgendwie vorsorgen, wir brauchen eine Absicherung. Wie sieht die aus? Das ginge doch ganz einfach. Man müsste einfach so eine Art Rentensystem, wie es auch hier in Deutschland gibt, einführen, sprich die Kämpfer, die jetzt aktuell kämpfen, müssen immer einen gewissen Prozentsatz ihrer Kampfbörse in einen Fonds einzahlen oder einfach in einen Bottich, der dann immer weiter anwächst. Und aus diesem Fonds, bleiben wir mal bei dem Fonds, werden dann ältere Kämpfer unterstützt, beziehungsweise verletzte Kämpfer werden dann unterstützt und es wird versucht, halt einfach so ein paar Kosten aufzufangen. Natürlich wird das dann anteilig gemacht, jemand, der zweimal in der UFC gekämpft hat, hat nicht so einen hohen Anspruch wie einer, der 20 Kämpfe für die UFC bestritten hat, gar keine Frage. Aber damit könnte man diese Angst und dieses Problem, Altersarmut, greife ich mal so direkt auf, oder Probleme einfach sich dann im Alter ärztlich zu versorgen, relativ leicht lösen. Aber darum geht es den Jungs ja eigentlich nicht. Ja, denn wenn es darum ginge, das könnte man ohne Probleme, denke ich, auch mit der UFC absprechen, dass man das irgendwie hinbekommt. Aber sie möchten ja nicht von ihren aktuellen Börsen was abgeben, sondern sie möchten mehr Geld. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das so konkret gesagt bekommt, ja, und dass sie das auch klipp und klar herausstellen, warum sie mehr Geld bekommen sollten. Und dafür gibt es ja genügend Argumente, ja. Also es gibt ja die Zahlen, was die UFC an Einnahmen generiert, was so ein Conor McGregor Pay-Per-View abwirft, ja. Die kann man ja hervorbringen, diese Zahlen. Aber einfach sich so hinzustellen und so zu tun, als wäre man jetzt hier der Samariter und würde sich darum sorgen, wie es den armen anderen Kämpfern geht, das nehme ich denen nicht ab. Und ich sage euch, warum ich denen das nicht abnehme. Wenn es darum wirklich ginge, andere Kämpfer, ja, die vielleicht nicht so viel Erfolg in ihrer Karriere hatten wie ein Georges St. Pierre, im Alter irgendwie behilflich zu sein, dann frage ich mich, warum diese Organisation, die sie da jetzt gegründet haben, also MMAAA, nur für UFC-Kämpfer gelten soll. Denn die Leute, die wirklich finanzielle Probleme haben werden, sind nicht die, die 10 Jahre in der UFC kämpfen. Unterstelle ich jetzt mal, ja. Das sind meistens die Kämpfer, die vielleicht nur 3 bis 10 Kämpfe in der UFC absolvieren. Und wie soll das dann aussehen? Jetzt hast du Kämpfer X, der 3 Kämpfe in der UFC bestreitet, wird dann entlassen, weil er 3-mal verloren hat, kämpft eine Weile bei WSOF oder sonst irgendwo, kommt mal wieder zurück, hat wieder 2 Kämpfe in der UFC. Ihr kennt das. Es gibt genügend Beispiele. Es gibt genügend Kämpfer, die so einen Run hinter sich haben. Dazu kommt, wie gehst du mit Kämpfern um, die nur auf regionalen Cards verstärkt eingesetzt werden? Gerade deutsche Kämpfer, Nick Hein, Peter Sobotta. So, die Kämpfer, wenn die sich wirklich nur auf ihre UFC, auf ihre MMA-Karriere verlassen würden, sind doch letzten Endes die, die am ehesten im Alter Unterstützung seitens dieser MMAAA-Organisation benötigen würden. Und da sagt man aber dann, ja, Moment mal, deine ganze Karriere hast du, was weiß ich, nehm mal an, du hast 35 Kämpfe bestritten, da hast du nur 5 Kämpfe für die UFC bestritten. Dir können wir jetzt auch nur geringfügig helfen, weil du hast ja auch gar nicht so viele UFC-Kämpfe bestritten. Und anders, gerade beim Reden fällt es mir ein, wie ist das eigentlich, wenn einer jetzt 8 Kämpfe in der UFC bestreitet, wird dann entlassen und die nächsten 10 Jahre kämpft er irgendwo anders. Dann greift diese Fighters Union, die sie ja nicht sein will, plötzlich nicht mehr, oder wie muss man das verstehen? Also das ist für mich einfach, ich nehme diesen Samariter-Gedanken ihnen nicht ab, weil man eindeutig die Leute ausschließt, die es am nötigsten hätten. Nämlich die Kämpfer, die nicht oft in der UFC kämpfen, die Kämpfer, die ab und zu mal in der UFC kämpfen durften. Und ich finde es auch wichtig, dass man gerade auch kleinere, immer noch bekanntere Organisationen mit ins Boot holt, weil das sind die Kämpfer, auf die die UFC letzten Endes am meisten Druck ausüben kann, wenn man sie verpflichtet, weil die haben noch diesen großen Traum, die möchten noch in der UFC kämpfen und die kannst du leichter ködern. Ja, die kämpfen natürlich auch mal für $12,000 oder für $8,000 früher, weil sie halt einfach ihren Traum erfüllen möchten und davon ausgehen, hey, ich kämpfe hier 3-4 Mal und dann kriege ich irgendwie noch eine Null hinten dran, dann kriege ich 80.000 pro Kampf. Aber dass das alles nicht so einfach ist, haben schon viele am eigenen Leib spüren müssen. Also eigentlich müsstest du gerade diese jungen, unbekannten Kämpfer auch mit ins Boot holen, um vorzusorgen, dass sie eben nicht mehr diese Verträge unterschreiben, wo sie wirklich für ein Apfel und ein Ei kämpfen. So sehe ich das jedenfalls. Also das war für mich ein kritischer Punkt. Wie gesagt, ich stimme mit vielen Punkten überein. Es muss mehr Geld an die Kämpfer ausbezahlt werden. Es muss sich irgendwie ein System überlegt werden, wie Kämpfer im Falle einer Verletzung eine gewisse Absicherung haben und auch wie man fürs Alter vorsorgt. Wobei man natürlich auch ehrlicherweise sagen muss, wenn man weiß, was einem blüht, ja, und man hat später einfach das Problem, es gibt kein Rentensystem, kein gutes in den USA und groß vorsorgen kann ich auch nicht. Ja, dann in Gottes Namen, da muss man vielleicht sich auch andere Gedanken machen, ja, und muss versuchen, sein Geld anderswo herzubekommen und vielleicht auch seine UFC-Karriere beenden, denn offensichtlich ist die nicht so ertragreich, dass man später davon leben kann. Ja, das ist, ich meine, wenn ich jetzt ein begnadeter Papierfalter bin, ja, und ich liebe es, Papier zu falten, aber kein Schwein interessiert sich dafür und ich kann damit kein Geld verdienen, kann ich auch nicht sagen, ja, das kann doch wohl nicht sein, also ich möchte jetzt hier aber gerne mal weiter Papier falten. Irgendwann wird er mein Geld mal reiten. Nee, also das lasse ich dann auch nicht gelten. Also ich finde schon wichtig, dass auch jeder sich selber Gedanken macht und ab einem bestimmten Punkt abwägen kann, wie erfolgsversprechend meine UFC-Karriere oder MMA-Karriere sein wird. Und man kann das ja schon so ein bisschen. Ja? Wenn ich mit 36, zum Beispiel so ein Josh Berkman, ja, der kann sich mit Sicherheit denken, ja gut, wird wahrscheinlich kein Champion mehr und die Knochen halten auch nicht mehr so gut. Also muss ich doch irgendwie gucken, wie ich jetzt für den Fall der Fälle, dass ich bald nicht mehr kämpfen kann, vorsorgen kann. Mache ich ein Gym auf oder trainiere oder coache nur irgendwo, versuche ich mich als Analyst bei Fox oder weiß der Kuckuck. Also da ist man dann auch ein Stück weit selber gefragt. Da bin ich jedenfalls der Meinung. Also dennoch, ich würde es natürlich gut finden, wenn es einen Dachverband gäbe, der gerade dann auch wieder jungen und unerfahrene Kämpfer so ein bisschen dabei hilft, sich vielleicht weitere Standbeine zu suchen oder Marketing-Tipps zu geben. Wie kannst du vorsorgen? Wie kannst du dein Geld gut anlegen, das du verdienst? Wie kalkulierst du richtig? Das wird vielen Kämpfern ausgehen. Junge Kämpfer, die auf einmal 12.000 Dollar Verträge unterschreiben, die sind vielleicht erstmal total überrascht, wie viel Geld das ist und sind sich gar nicht darüber bewusst, was in den nächsten Jahren auf sie zukommt und dann geben sie die ganze Kohle aus, plötzlich verletzen sie sich, kriegen 2 Jahre nichts mehr rein, haben vielleicht Hypotheken abzuzahlen, müssen Autos abzahlen, die sie gekauft haben, haben Trainer, Manager oder was weiß ich für Deals abgeschlossen. Also das sind alles so Dinge, da wäre so eine Organisation, die sich darum kümmert letzten Endes, auf jeden Fall wünschenswert. Also da darf man mich nicht falsch verstehen, ich fand nur die Präsentation irgendwie schwierig, auch auf die Frage hin, wer die Verhandlungen in Zukunft führen wird mit der UFC. Ja, da wurde, glaube ich, Tim Kennedy drauf angesprochen. Da hieß es immer, ja, die Entscheidungen treffen wir Kämpfer. Ja, wie macht das mal konkret. Wie? Habt ihr Liquid Democracy oder was? Wie werden Entscheidungen getroffen? Wer trifft die Entscheidung? Seid das ihr 5? Seid ihr das ungewählte Gremium, die darüber entscheiden, welche Schritte eingeleitet werden und welche nicht? Für wen Partei ergriffen wird, für wen nicht? Also das sind alles für mich die entscheidenden Punkte. Und das Problem ist so ein bisschen, wenn das Ding jetzt scheitert, ja, mit diesen großen Namen als Aushängeschild, dann wird es jede andere Bemühung, dass Kämpfer mal mehr Geld bekommen in Zukunft, extrem schwer haben. Das ist ganz wichtig, dass das jetzt ordentlich praktisch funktioniert und dass man wirklich mal was erreicht für Kämpfer, eben für Kämpfer, die aktuell wenig Geld verdienen. Und da sage ich es nochmal, bin ich eigentlich nicht zufrieden, wie das bislang hier gehandhabt wurde. Und ich verstehe natürlich, woher die ganzen Kämpfer kommen, gerade so jemand wie Donald Cerrone und auch Tim Kennedy, die erkennen, welche Entwicklung es momentan hauptsächlich in der UFC gibt, aber auch bei Bellator, also insgesamt MMA. Aber in der UFC ist es wirklich enorm. Es wird, oder der Sport an sich rückt zu weit in den Hintergrund. Ja, also es ist nicht mehr so wichtig, was du leisten kannst oder geleistet hast, wie gut du letzten Endes bist. Es ist wichtiger, wie viel Geld du uns generieren kannst oder was ein Kampf mit dir verspricht. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, Thema Interim-Titelkämpfe und so. Da kommen wir gleich noch drauf zu. Jetzt gucke ich mal hier in den Chat, ob es irgendwelche Meinungen dazu schon gibt. Eigentlich nicht so viel. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Thema noch nicht befasst habt oder ob ihr dieselbe Meinung habt wie ich. Also ihr könnt gerne in den Chat posten, wie ihr das ganze Thema MMAAA seht. Würde mich schon mal interessieren. Interessante Podcasts in letzter Zeit. Ja, ich hoffe, ich bemühe mich. TAF24 kann schon mit UFC 206 mithalten, oder? Fragt Arthur. Ja, dieses Ultimate Fighter Finale, ich muss ganz ehrlich sagen, es sind ein paar halbwegs interessante Kämpfe drauf. Aber das ist auch sowas, ihr hört doch endlich mal auf mit so einer Scheiße wie UFC Melbourne. Das kann sich doch keine alte Sau angucken. Wirklich. Also, wie viele Decisions, 8 oder 9, bis dann endlich mal was losging da? Also, das ist doch so schrecklich. Aus den letzten 3 Events hättest du vielleicht eine gute Maincard machen können. Also, das muss die UFC irgendwie abstellen, diese Unmengen an Events. Aber das werden sie nicht abstellen, weil sie ja eigentlich versuchen, noch bessere TV-Deals an Land zu ziehen und im Endeffekt noch mehr Content produzieren wollen und müssen, um dann eben auch dem Sender oder den verschiedenen Sendern, wie auch immer das dann 2018 aussehen wird, irgendwas bieten zu können. Aber das geht mir so auf den Sack. Und auch jetzt das Ultimate Fighter Finale, da gebe ich einen feuchten Fick drauf. Da sind natürlich ein paar Kämpfe drauf, die interessant sind. Aber die letzten 3 oder sogar 4 Cards, und ich nehme Albany noch mit dazu, wenn man die letzten 5 Cards zusammenpackt, hat man eine sehr, sehr gute Fight Night, eine perfekte Fight Night. Und das fehlt mir so ein bisschen. Also gerade nach 205, wenn man sich das überlegt, vor 2 Wochen fühlte sich UFC MMA an für die geilste Sportart aller Zeiten, wie das Ding, über das die ganze Welt spricht. Und innerhalb von 2 Wochen wurde dieser Bass total gekillt für mich. Durch unglaublich langweilige Events, durch Kämpfe, die keine alte Sau interessiert, dann diese Scheiße jetzt mit Conor McGregor, wie ihm der Titel da aberkannt wurde und so, das ist alles wirkt so sehr kurzfristig gedacht. Also ich bin unzufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich demonstriere hiermit meine Unzufriedenheit. So, was denkst du über die 145 Pfund Division? Findest du es gerecht, dass man Conor den Gurt weggenommen hat? Hat dieser Gott jetzt überhaupt noch einen großen Wert? Da komme ich gleich noch drauf. Das lasse ich mal, das schiebe ich mal nach hinten. Meiner Meinung nach hat Conor McGregor seinen Titel nur wegen DC verloren. Hätte er sich nicht verletzt, wäre die UFC nicht gezwungen, Holloway vs. Pettis für den Interim-Titel zu bringen. Also, okay, dann gehen wir jetzt direkt mal drauf ein. Dann scheint euch das Thema aktuell mehr zu interessieren. Ich fasse nur noch kurz zusammen. Die meisten werden es eh wissen. Daniel Cormier hat sich verletzt. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist es ein Leistenbruch und der muss auch operiert werden, was nicht gut ist. Daraufhin hatte die UFC natürlich das Problem, dass UFC 206, eine Card, die eh nicht schon so insgesamt einfach nicht pralle war, dann auch noch der letzte Strohhalm entzogen wurde, nämlich der Main Event mit dem Light Heavyweight Titelkampf. Daniel Cormier gegen Anthony Johnson. Und dann gab es schon ein paar Leute, die auf Twitter geschrieben haben, Mann, da kann man ja die Card direkt canceln oder auf Fox Sports One verschieben oder so. Muss man gleich mal was dazu sagen. So einfach ist das nicht. Du kannst nicht einfach ein Pay-Per-View zu Fox Sports One verschieben. Es gibt Verträge mit Pay-Per-View-Providern, die musst du erfüllen. Also es ist nicht so einfach möglich zu sagen, 2 Wochen vor dem Event oder 3 Wochen vor dem Event, so, wir ändern das jetzt hier einfach mal um, das ist doch kein Pay-Per-View, das ist jetzt ein Fox Sports One Event, das geht also in der Regel nicht. Canceln habe ich für mich persönlich ausgeschlossen, weil sie ja erst die Manila-Geschichte gecancelt haben und auch ja im Frühjahr 2016 so ihre Problemchen hatten, als auch ein Pay-Per-View gecancelt wurde und der 196 praktisch vorgezogen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Also ich glaube, da hatten sie jetzt nicht so Lust drauf. Und dann standen sie praktisch da mit dem Main-Event Max Holloway gegen Anthony Pettis, was eigentlich ein hervorragender Kampf ist, gar keine Frage. Aber für die UFC war das zu wenig. Ja? Und sie haben sich gedacht, okay, also das Ding, das kriegt man einfach nicht verkauft. Das, wenn wir Glück haben, verkauft man davon vielleicht 120.000 Pay-Per-Views. Und das ist uns deutlich zu wenig, gerade nach den großartigen Zahlen, die Conor zuletzt geliefert hat und mit dem Wissen im Hinterkopf, dass man die Gewinne ja enorm steigern muss im Vergleich zu den letzten, ich sag mal 16 Monaten, weil das ja Part des Deals war, als WME die UFC gekauft hat, haben sie ja mehr oder weniger gesagt, ihr müsst eure Gewinne verdoppeln, um dann wirklich die vollen 4 Milliarden Dollar von uns zu bekommen innerhalb der nächsten 12 Monate. Und das setzt die UFC natürlich unter Zugzwang. Und einen schlechten Pay-Per-View können sie sich fast nicht mehr leisten. Also haben sie jetzt überlegt, wie können wir das Ding retten? Die erste Idee war, Anthony Johnson trifft auf Gegard Mousasi. Natürlich um den Interimstitel. Es ist, alles ist immer ein Interimstitel. Es muss ja so sein. Und Anthony Johnson hat gesagt, nee, der Kampf, der ist eigentlich für mich Quatsch. Ich warte lieber auf Daniel Cormier. Das Problem ist einfach, ich kann eigentlich nichts gewinnen. Ja, also klar, ich kann dann Interims-Weltmeister werden und so, aber da gebe ich eigentlich einen Fick drauf. Und sollte ich verlieren, habe ich im Endeffekt meinen Titelkampf, auf den ich so lange hingearbeitet habe, habe ich dann letzten Endes verloren. Also warte ich lieber, bis Daniel Cormier zurückkommt. Das ist für mich kein Problem. Ich kann das aussitzen und ich gehe das Risiko nicht ein, gegen einen wirklich ja nicht zu verachtenden Gegard Mousasi anzutreten. Natürlich für Mousasi wäre es in der Gewichtsklasse ein Stück weit hochgegangen. Das wäre für ihn mit Sicherheit nicht leicht gewesen. Aber Mousasi hat ein sehr gutes Jahr und ich verstehe, dass Rumble Johnson da vorsichtig ist mit den Kämpfen, oder mit, ja, mit so einem Kampf ist er einfach vorsichtig. Das kann ich ganz gut verstehen. Vor allem, wenn du Titelkampf zugesichert bekommen hast. Das ist einfach zu riskant. So, also, was macht die UFC jetzt? Ich habe ja übrigens vor ein paar Monaten schon mal geschrieben oder ein paar Wochen auf Twitter, dass ich es gut finden würde, dass sollte Conor McGregor Eddie Alvarez besiegen, damals fand 205 noch nicht statt, es war irgendwie kurz vor 205, wenn man dann sagt, okay, Jose Aldo, der offensichtlich nicht mehr kämpfen will, hat ja gesagt, ja, also er kämpft nur noch gegen Conor McGregor, ansonsten nicht, dann könnte man ihm ja diesen Interimstitel entziehen, das ist ja eh Quatsch, dann sollte man eher Pettis gegen Holloway um den Interimstitel machen, oder wenn man Conor McGregor den Titel wegnehmen würde, so wie es ja vor 205 hieß, wenn er den Lightweight-Gürtel gewinnt, dass man dann Max Holloway gegen Anthony Pettis direkt um den Featherweight-Titel macht. Das habe ich damals schon angeregt. Von daher war ich jetzt nicht ganz überrascht, dass die UFC auch auf die Idee kam, na, wir könnten ja da einen Interimstitelkampf draus machen. Gesagt, getan, aber man hat natürlich noch im Endeffekt zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass man ja schon einen Interimstitel vergeben hat, nämlich an Jose Aldo. Warum? Weiß eigentlich kein Mensch. Warum war Frankie Edgar gegen Jose Aldo eigentlich ein Interimstitelkampf? Keiner weiß das. Warum gibt es einen Interimstitel, wenn der Champion eigentlich fit ist und kämpft? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Also, damit fängt es schon an. Aber natürlich auch damals bei UFC 200, man konnte sich's erklären, man würde die Karte so groß wie möglich machen und wenn da so ein blöder Gürtel mit auf dem Bild ist, dann scheint die UFC zu denken, würde das dem einen oder anderen noch mehr dazu animieren, sich ein Pay-Per-View zu kaufen. Da bin ich der Meinung, das ist absoluter Quatsch. Ein guter Kampf ist ein guter Kampf und die UFC sollte sich nicht damit ständig befassen, wie sie irgendwelche Interims-Champions auserkoren kann, sondern sie sollten sich vielleicht viel mehr damit den Gedanken auseinandersetzen, wie man in Zukunft Kämpfe, auch die ein bisschen tiefer auf der Karte stehen, besser hyped. Ja? Wenn man zum Beispiel eine gescheite Countdown-Show schon mal gebracht hätte oder überhaupt die 206-Card mehr in den Fokus gerückt hätte. Und das hätte man machen können, wenn man nicht so affige Events wie UFC Melbourne oder Belfast oder sowas hätte. Wenn man das einfach mehr in den Fokus rücken würde, dann wäre vielleicht jetzt auch viel mehr Leuten klar, um was es eigentlich bei Max Holloway gegen Anthony Pettis geht. Nämlich darum, wer als nächstes um den Featherweight-Titel kämpft. Und daran ändert sich nichts, indem ich jetzt sage, okay, es ist jetzt ein Interimstitelkampf. Also, ich glaube, dass vielleicht eher Leute sich den Pay-Per-View holen, die sich den Pay-Per-View nicht geholt hätten, ja, wenn es, also, wie nennt man diese kurz entschlossenen Käufer? Das sind nicht die Casual-Fans, sondern da gibt's auch einen Namen dafür. Impulskäufer nennt man das, glaube ich, wenn du in den Supermarkt gehst und kaufst irgendwas. Aber so kann man es auch auf die UFC übertragen. Diese Impuls-Pay-Per-View-Käufer könnte man eher erreichen mit einer guten Countdown-Show, die es im Vorfeld gibt, wo man Kämpfer begleitet, vorstellt, erklärt, um was es hier geht. Das ist, glaube ich, alles viel mehr wert als so ein Interimstitelkampf, den man da einfach mit auf die Card packt. Also da bin ich einfach enttäuscht. So, Conor McGregor wurde der Titel aberkannt. Ich find's bescheuert, wie sie das gemacht haben, aber ich kann es verstehen, weil sie wollten Conor McGregor vermutlich den Gürtel sowieso irgendwann wegnehmen und haben da jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Ich persönlich finde aber die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, totaler Quatsch. Also die Begründung und alles, ja, die fehlt letzten Endes. Man hat mehr oder weniger gesagt, ja, das war ja eh klar, dass wir Conor McGregor irgendwann den Titel wegnehmen. Und jetzt machen wir es einfach. Und unterm Strich, vorhin hat es ja jemand im Chat hier bereits geschrieben, unterm Strich bestraft man Conor McGregor dafür, dass Daniel Cormier sich verletzt hat. Und das ist für mich absoluter Bullshit. Also so kannst du das nicht so argumentieren. Wenn überhaupt, ja, so eine Sache stattfindet, dass du jemanden den Gürtel abnimmst, dann sollte der Kämpfer mit ins Boot geholt werden, aus meiner Sicht. Sprich, was weiß ich, für jeden Scheiß gibt's irgendeinen Conference Call, also setz dich hin mit Conor McGregor, schieb den noch einen Million Dollar rüber, damit er zufrieden ist und sagt, Conor, wir sind jetzt im Zugzwang. Ich persönlich finde das total ein Bullshit, habe ich ja gerade erklärt mit dem Interimstitel, aber sei es drum, das ist die Idee der UFC. Conor, wir sind total im Zugzwang, wir müssen uns überlegen, wie wir irgendwie 206 noch am Laufen halten. Den Gürtel nehmen wir dir so oder so weg, wir können das nicht so für uns beibehalten, dass du beide Gürtel hältst und vielleicht sogar noch auf den dritten gehst. Das kann man ihm ja so erklären. Wie gesagt, mit ein bisschen Geld dann auch das Abgeben des Titels erleichtern, aber dann muss Conor McGregor dabei sein und dann sollte er halt irgendwie was dazu sagen und sagen, ja, er nimmt diesen schweren Weightcut nicht mehr auf sich, bla bla bla, irgendwas, aber dieses einfach so, der Gürtel ist weg und jetzt ist Jose Aldo der Champ. Warum? Wieso ist Jose Aldo jetzt auf einmal der Champ? Das macht überhaupt keinen Sinn. Nur weil er den Interimstitel getragen hat, den er in einem Kampf gewonnen hat, der eigentlich als Interimstitelkampf schon gar nicht nötig war. Und wieso gibt es jetzt einen Interimstitelkampf zwischen Holloway und Pettis, wenn der Champ, der neue Champ, Jose Aldo, eigentlich fit ist und kämpfen kann? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also ich verstehe, wenn man sagt, okay, Pettis und Holloway müssen auf Jose Aldo warten, weil der aktuell verletzt ist und die nächsten 8 Monate nicht kämpfen kann. Aus dem Grund machen wir jetzt einen Interimstitelkampf. Aber das ist ja gar nicht gegeben, sondern der Gewinner des Kampfes Holloway gegen Pettis trifft danach auf Jose Aldo, vermutlich im April oder Mai nächsten Jahres. Das ist eine ganz normale Zeitspanne, die immer zwischen Titelkämpfen liegt. Also warum nochmal ein Interimstitelkampf? Und das ist das, was mich so ankotzt. Man versucht also jetzt über diesen angesetzten Interimstitelkampf, das wissen auch alle von euch, erzähle ich euch nichts Neues, aber ihr wisst mir einfach selber von der Leber reden. Man versucht also mit diesem völlig unnötig erschaffenen Interimstitelkampf mehr Pay-Per-View-Buys zu erzeugen und pisst damit eigentlich den neuen Champion Jose Aldo ans Bein, weil auch der kann sich nicht besonders cool fühlen, wenn er einen Titel einfach geschenkt bekommt. Man pisst den größten Pay-Per-View-Draw aller Zeiten Conor McGregor ans Bein und gleichzeitig hat, denke ich mal, auch Anthony Pettis und Max Holloway verstanden, was die UFC macht. Nämlich die sagen, wir sind uns nicht sicher, ob ihr alleine diesen Pay-Per-View tragen könnt. Wir geben euch mal lieber hier so einen Plastiktitel mit dazu. Und das kapieren die Jungs und das ist scheiße. Sowas ist scheiße. Und für sowas wäre vielleicht eine Kämpfergewerkschaft nicht schlecht. Dass die in so einem Moment einfach auch einschreiten können, sage ich jetzt mal, dafür Recht und Ordnung sorgen. Ja, also weil das ist so hirnverbrannt, wirklich. Und ich bin der Meinung, sowas hätte es unter Sufa-Herrschaft, ja, unter den Fertitta-Brüdern nicht gegeben. Natürlich gab es da auch Interimstitel, ja, das wurde in den letzten Jahren allgemein ein bisschen inflationär angewandt, dieses Interimstitel-Ding, aber nicht so wie jetzt. Jetzt geht's wirklich nur noch darum, irgendwie einen Gürtel mit aufs Bild zu packen. Wegen jedem Scheiß gibt's sofort einen Interimstitelkampf, auch die John Jones OSP-Geschichte. Ja, warum ein Interimstitelkampf? Mein Gott, ey, ich verstehe das, wenn ein Kämpfer seit 8-9 Monaten nicht kämpfen kann und verletzt sich dann wieder, so wie Dominic Cruz damals. Da verstehe ich das, wirklich, gar keine Frage. Aber wenn wir hier von Verletzungen reden, die Kämpfe um 8 bis 12 Wochen verschieben, da kann ich doch keinen Interimstitelkampf ständig ansetzen. Das verstehe ich einfach nicht. Und dann ist genau das, was, ich weiß nicht, wer es hier geschrieben hat vorhin im Chat, dann ist genau das Problem, dass die Gürtel an Wert verlieren. Wenn du für jeden Scheiß gleich einen Gürtel irgendwie vergibst, ja, was hat das denn noch für einen Wert, Champion zu sein? Ich meine, welchen Wert hat das jetzt für Max Holloway oder Anthony Pettis, Interims Featherweight Champ zu werden? Was bringt das? Gar nichts. Und der Casual-Fan kapiert überhaupt nichts mehr. Wie, Conor McGregor ist doch, stimmt, jetzt bei UFC 200 ist ja Jose Aldo wieder Champ. Nee, der nicht. Ach so, stimmt, Conor McGregor hat dann gegen Eddie Alvarez den Featherweight-Titel, aber den jetzt Max Holloway, kein Schwein steigt da mal mehr durch, der sich dann nicht intensiver mit der ganzen Geschichte befasst. Deswegen, diese Interimstitel-Geschichte macht für mich Sinn, wenn ein Kämpfer sehr lange ausfällt aufgrund von Verletzungen oder anderen Problemen, aber macht für mich überhaupt keinen Sinn in dem Fall, so wie es die UFC jetzt aktuell macht, dass man einfach nur versucht, mehr Pay-Per-Views zu verkaufen. Ja, also das geht für mich gar nicht. So, jetzt gucken wir mal, was jetzt im Chat jetzt ist, da ein bisschen mehr los passiert ist. Ja, hier schreibt auch jemand, bevor DC und Rashad Evans raus waren, war 206 völlig okay. Ich bin auch der Meinung, dass die Card gut war. Rashad Evans, ich bin ganz ehrlich, gibt mir nicht allzu viel. Ich finde Tim Kennedy jetzt gegen Kelvin Gastelum viel interessanter. Also, ich weiß nicht, Rashad Evans, das Thema ist für mich so ein bisschen durch, aber insgesamt fand ich 206 auch nicht so schlecht, wie es gemacht wurde. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass man immer diesen Ronda Rousey, Conor McGregor Maßstab und auch UFC 200 muss man mit einbeziehen, diesen Maßstab immer ansetzt in den letzten Jahren. Aber es gab früher, oder in den letzten Monaten, aber es gab früher auch genügend Pay-Per-Views, die auf diesem Niveau stattfanden, wie 206 eben bis Daniel Cormier ausgefallen ist. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches gewesen. Und ich denke mal, das Ding hätte sich irgendwie 350.000 Mal verkauft. Und natürlich ist es keine Pay-Per-View-Buy-Rate, wie wenn Conor McGregor kämpft. Aber Conor McGregor ist, so jemanden gibt's einmal im Jahrhundert wahrscheinlich, ja. Also von daher, ich finde das, da überreagieren viele, ja. Wenn sie dann gleich sagen, oh, so eine Scheiß-Card und so. Sehe ich nicht so. Also 206 war eine solide Card, ist immer noch eine gute Card, ja. Aber ich verstehe natürlich Fans, die sagen, Mensch, nach 205 so ein Dreck. Aber das, ich meine, das bringt einfach auch so eine geile Card wie 205 mit sich, dass der darauffolgende Pay-Per-View einfach nicht mehr so geil ist. Und jetzt stellt man sich nur mal vor, man lässt diesen Schwachsinn da mit diesem Tough-Finale sein und setzt Demetrius Johnson gegen Wilson Hayes, der ja eigentlich noch einen Titelkampf offen hat, mit auf die Card, auf die 206-Card, dann hast du noch einen Titelkampf, dann sowieso Pettis gegen Holloway hättest du noch mit dabei. Du hast dieses Whittaker-Bronson-Ding gehabt, auch das wäre ein toller Main-Card-Kampf gewesen für 206. Also wenn man diese ganzen kleinen Schwachsinns-Events weglässt, dann hätte man ein Hammer 206 Pay-Per-View gehabt und wahrscheinlich unterm Strich sogar mehr Geld verdient. Jan schreibt, meinst du, die UFC sollte eine Art zweite Liga einführen, beziehungsweise mehr Kämpfer entlassen und mehr Klasse statt Masse zu haben und so interessantere, aber kleinere Events zu haben? Absolut! Mehr ist immer weniger. Du musst immer versuchen, deinen Fans weniger zu geben, als sie möchten. Ja, sobald du den Fans mehr gibst, als sie eigentlich wollen, sind sie dem Produkt an sich übel, dann möchtest du einfach das alles nicht mehr konsumieren und hast irgendwann auch keinen Bock mehr, dir passende Events rauszusuchen. Ja, das sieht man ja zum Beispiel bei der WWE. Also ich als ehemaliger Wrestling-Fan kann da immer wieder ein Lied davon singen. Natürlich hast du heute noch großartige Wrestling-Matches und Storylines in der WWE. Aber ich muss mich halt durch 9 Stunden Scheiß wühlen, um irgendwie 5 Minuten gute Qualität zu finden. Und darauf hat kaum einer noch Bock, deswegen verlieren die so rasant an Zuschauer. Das ist das Problem, es ist einfach viel zu viel Content und die UFC macht das aktuell auch und sie schadet sich damit aus meiner Sicht, wenn du so eine Melbourne-Card auf die Beine stellst und 3/4 der Card sind bestückt mit Kämpfern, die wahrscheinlich Probleme hätten, bei Bellator einen Vertrag zu bekommen. Das ist einfach ein Problem, weil die UFC die Elite-Liga sein sollte und ich erwarte eine gewisse Qualität von diesem Produkt und das bieten sie in dem Moment nicht. Und Ich bin nicht dafür, dass sie eine zweite Liga einführen sollten. Ich hätte nichts dagegen, wenn es irgendwie so was Ähnliches geben würde wie damals mit WEC, dass man praktisch einfach nochmal so eine komplett andere Organisation hat, die zwar von der UFC betreut wird, aber eigenständig arbeiten kann. So ähnlich wie das mit Invicta läuft, ja, dass man praktisch Invicta ein Zuhause auf dem Fight Pass gibt, aber Invicta macht, was Invicta machen will. So. Und sowas würde ich vielleicht nicht schlecht finden. Aber brauche ich eigentlich auch nicht. Weniger Kämpfe, kleinere Cards, weniger Kämpfe, kleinere Cards, weniger Events. Das ist das, was die UFC wirklich jetzt mal sich hinter die Ohren schreiben muss. Aber das wird nicht passieren. Es wird definitiv nicht passieren. Man sieht ja schon wieder den Terminkalender für Anfang 2017. Da gibt es irgendwie innerhalb von 8 Wochen gleich wieder 26.000 Events. Und dann hast du so eine Scheiße wie UFC Phoenix. Wenn du dir die Card anguckst, ey, das ist einfach Dreck. Was ist Dreck? Braucht kein Mensch. Deswegen guckt keiner von uns die UFC. Ja, natürlich sind vielleicht unter Umständen mal gute Kämpfe mit dabei. Das mag ja auch sein. Und auch Kämpfe, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber der Großteil ist einfach nur Scheiße. Und da habe ich keinen Bock drauf, auf so einen Dreck. Jetzt natürlich, Dana Whites Aussage zu dem Thema ist immer, ja, dann guck's halt nicht an. Ja, Arschloch, ich bin aber UFC-Fan und ich möchte UFC-Veranstaltungen sehen, aber ich möchte ein gewisses Niveau haben. Ja, natürlich ist mein Stinker dabei bei den Kämpfern, gar keine Frage, aber es gibt so viele Kämpfer, die sind wirklich nur alle auf der Karte, damit der Slot voll ist und darauf habe ich keinen Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, wenn ich dann so Typen wie Ben Askren sehe, der nicht in der UFC kämpft, aber ich muss so Hampelmänner wie CM Punk angucken dabei, wie er in der UFC einen Dicken macht. King Kong Marek ist zurück und schreibt, Fight Nights sind quasi die zweite Liga, könnte man so sagen, aber es gibt ja dann immer mal wieder Ausnahmen und sie stellen gute Fight Nights auf die Beine, das ist ja dann auch wieder das. Arthur schreibt, wurde bei dir UFC 206 und 6 Monate Black Pass bei Run Fighting freigeschalten? Ja, also zumindest wurde der Black Pass freigeschalten. Ich habe auch eine E-Mail bekommen, dass der für 6 Monate freigeschalten sein sollte. Meine Freischaltung läuft aber laut Black Pass Eintrag am 17.12. oder so ab. Warum? Keine Ahnung. Es sind vielleicht andere 6 Monate. Run Fighting, ja, ich gebe da, also Run Fighting ist schwarzes Tuch, lasse ich außen vor. Aldo ist eine Diva, aber hallo. Ja, gebe ich, wie heißt der, Sejo Botonic? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ist absolut eine Diva. Ich meine, ein Stück weit auch nachvollziehbar. Ja, ist über Jahre hinweg ungeschlagen gewesen, gehört mit Sicherheit zu den besten MMA-Kämpfern, die es jemals gab. Und er war schon immer so der Typ, der, ich glaube, es hat ihn immer so ein bisschen angestunken, dass er nicht so beliebt war in der UFC, also dass die Fans ihn nicht so angehimmelt haben, dass er allgemein nicht so viel Pay-Per-Views verkauft hat, dass Dana White vielleicht auch nicht, es war halt nicht sein Best Buddy oder sowas. Das fehlt ihm, so ein bisschen Streicheinheiten, ein bisschen Liebe, das fehlt ihm, glaube ich. Und ich fand Aldos Reaktion jetzt auch nicht so gut, also ich weiß nicht, in einem Interview hat das, glaube ich, gesagt, dass er der Meinung sei, dass Conor McGregor nur durch Zufall gewonnen habe und er würde ihn definitiv in einem weiteren Kampf besiegen. So, dann denken wir mal, Alter, du hast innerhalb von 13 Sekunden gegen Conor McGregor verloren. Ob das jetzt Zufall ist oder nicht, sei es drum. Der Typ ist zeitgleich Champion zweier Gewichtsklassen gewesen. Sowas gab es noch nie zuvor in der UFC. Du hast aktuell aus meiner Sicht wenig Gründe, jetzt hier Conor McGregor als Feigling und so zu bezeichnen. Ein Typ, der 4-mal im Jahr kämpft, davon 2-mal in einer Gewichtsklasse, die eigentlich deutlich zu hoch ist für seinen Körperbau, sage ich jetzt mal. Also für ihn ist halt aus meiner Sicht die Lightweight Division die ideale Division und er kämpft halt gegen so einen toughen Motherfucker wie Nate Diaz in der Welterweight Division. Hey, schwierig da zu sagen, dass Conor McGregor nur durch Zufallkämpfe gewinnt und ein Feigling war. Das, ja, da gebe ich dem Kollegen ja recht, dass Aldo manchmal ein paar Sprüche drauf hat, die aber wahrscheinlich sich dann später als Übersetzungsfehler herausstellen. Also das kennen wir ja auch schon. Arthur schreibt, man könnte den Interimstitel auch Number One Contender Titel nennen. Absolut, du kannst den auch, weiß ich nicht, UFC 206 Pokal nennen. Es ist einfach scheißegal, wie du es nennst, weil es einfach null Bedeutung mittlerweile noch hat. Also es ist einfach, das spiegelt, es gibt keine Notwendigkeit dafür, Interimstitel oder diesen Interimstitelkampf auszutragen und aus meiner Sicht schneidet sich die UFC langfristig mit diesen inflationär angewandten Interimstitelkämpfen ins eigene Fleisch, weil der durchschnittliche Fan gar nicht mehr unterscheiden kann, welcher Titel ist jetzt ein Interimstitel, was bedeutet das eigentlich, Interimstitel-Champion oder Interimstitelträger zu sein, was ist eigentlich mit dem Champion an sich, warum gibt es einen Interimstitelkampf, ja, das wird ja auch nicht erklärt, also es wird ja nicht gesagt, ja, also es ist so, Jose Aldo, der kann erst im April. Das wäre ja keine Erklärung, können sie halt nicht bringen. Weißt du, wenn es eine Erklärung gäbe dafür, Aldo hat irgendwie einen kaputten Fuß, kann erst wieder im Oktober kämpfen, nächstes Jahr. Ja, okay, keine Frage. Aber diese Erklärung gibt es ja noch nicht mehr. Also das hast du ja auch noch das Problem, dass sich Leute, die sich nicht den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigen, gar nicht wissen, warum gibt es eigentlich diesen Interimstitelkampf? Ist Conor McGregor verletzt? Hat Conor McGregor jetzt aufgehört? Boxt der jetzt? Oder was? Also alles äußerst fragwürdig. Und auch hier stimmt der Fan letzten Endes mit Pay-Per-View-Käufen ab. Also alle, die jetzt schreien, scheiße, scheiße, scheiße, sollten sich ja 260 kaufen und der UFC nicht den Gefallen tun, Pay-Per-Views zu generieren mit so einem einfachen Trick. So, was haben wir hier? King Kong Marek. Ich als Conor-Fan hätte ihm auch aus Businessgründen den Titel abgenommen. Ein Champ, der nett verletzt ist und mindestens 18 Monate seinen Titel nett verteidigt, sollte nicht Champion sein. Conor vermarktet sich. Ja, ich stimme dem grundsätzlich zu. Man hätte vielleicht Folgendes machen können, man hätte sagen können, Conor, was sind jetzt deine konkreten Pläne? Wie sieht das jetzt aus? Du wirst bis Mai nicht mehr kämpfen. Was ist dann als nächstes für dich geplant? Und wenn er dann gesagt hätte, danach möchte ich gegen Jose Aldo um den Featherweight-Titel kämpfen. Kein Thema. Er kämpft gegen Jose Aldo um den Featherweight-Titel von mir aus im August 2017. Wenn er sagen würde, ich möchte gegen Tyron Woodley um den Featherweight-Titel kämpfen. Von mir aus auch kein Problem, aber dann gibst du einen Titel ab. Denn, genau das schreibt ja auch der Marek hier, du hast dann deinen Titel anderthalb Jahre nicht verteidigt, obwohl du fit bist, treibst dich in allen anderen Gewichtsklassen rum. Wir können nicht eine Gewichtsklasse nur für dich auf Halde halten und du verteidigst deinen Titel nie, gehst jetzt sogar noch auf den Weltmeistertitel, das können wir nicht akzeptieren. Das ist für mich in Ordnung, aber zu sagen, so, Titel ist jetzt weg und Pech, das finde ich bescheuert. Also Das meine ich eben, wenn man Conor McGregor dann mit ins Boot holen würde und er hätte zu uns gesagt, ja Leute, es sieht so aus, ich werde definitiv nicht mit dem Featherweight-Titel verteidigen, ich möchte als nächstes entweder meinen Lightweight-Titel verteidigen oder ich gehe auf den Welterweight-Titel, Featherweight ist die nächsten Jahre für mich nicht drin, ja, das wäre doch völlig in Ordnung gewesen und dann habe ich auch kein Problem damit, den Titel abzuerkennen, aber in der Art und Weise finde ich es halt schwierig. Aldo würde gegen McGregor auch im Lightweight antreten. Das ist richtig, Jose Aldo hat das gesagt, aber Jose Aldo hat auch gesagt, er wird gegen Anthony Pettis im Lightweight antreten. Hat er auch nie gemacht. Da hat er auch dann letzten Endes darauf bestanden, dass Pettis runterkommt in die Featherweight Division und Aldo ist nicht hoch ins Lightweight gegangen. Aldo hatte die Möglichkeit, nach seiner Niederlage gegen McGregor ins Lightweight zu gehen. Auch da hat er keinen Bock drauf gehabt. Ganz ehrlich, auf das, was Aldo sagt, gebe ich einen Fick. Ich glaube, Aldo sagt immer genau das, was in dem Moment nicht möglich ist. Er weiß ganz genau, dass er als nächstes nicht gegen Conor McGregor kämpft, also hat er jetzt eine große Fresse und behauptet, dass Conor McGregor durch Zufall gewonnen hat und dass das alles nur ein Zufall war. So Sprüche hat er, bevor er diesen Titel jetzt nicht zugesprochen bekommen hat, nie getätigt. Jetzt auf einmal hat er eine große Fresse, weil er genau weiß, okay, diesen Kampf wird es so schnell nicht geben. Und ich kann jetzt Scheiße erzählen. Aldo ist ein Schwätzer. Oder er ist schlecht beraten. Wahrscheinlich beides. King Kong Marek auch ohne Belt. Die anderen weniger. Das bezieht sich wahrscheinlich auf was Vorhergehendes. So, was haben wir jetzt hier? Mehr Geld bringt das. Das bezieht sich wahrscheinlich auf Dinge, die hier vorher besprochen wurden. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen durchscrollen. Maxi schreibt, die wollten bei 206 nur den Titel Hauptkampf haben, außerdem muss Aldo dann Holloway oder Pettis kämpfen und darf halt nicht ducken. Richtig, aber welcher Fan ist so blöd und erkennt das nicht? Es geht ja darum, dass ich verstehe, dass sie als Main Event für ein Pay-Per-View einen Titelkampf gerne hätten. Aber ich kann doch nicht sagen, gut, nur weil ich jetzt keinen Titelkampf habe, vergebe ich einfach Interimstitelkämpfe wie ein Blöder. Ohne jeglichen Grund. Ja, das ist ja mein Problem. Das kapiert ja jeder. Es gibt doch nicht einen Fan da draußen, der sagt, hey, nee, das macht total Sinn. Nicht einer. Und das ist das, was mich so ankotzt. Diese offensichtliche Verarsche glaubt die UFC selber, dass alle so blöde sind und jetzt denken, oh ja, Mensch, da geht's um den Interimstitel, dann kaufe ich das Ding mal lieber. Das ist das, was mich einfach so ärgert, dass man so schlechtes Marketing offensichtlich hat, dass man sich so einem Interimstitelkampf dabei helfen muss, weil man sich anders nicht zu helfen weiß und den Kampf oder allgemein den Pay-Per-View nicht vermarkten kann. Ich bin gespannt, der wird sowieso nicht groß durch die Decke gehen, der Pay-Per-View, auch nicht mit dem Interimstitelkampf jetzt, aber ich bin der Meinung, dass du, wenn du wirklich die Geschichte beider Kämpfer erzählst, von Max Holloway und Anthony Pettis, da gibt es so viel zu erzählen, beide, ja, Max Holloway, so ein junger Kämpfer, der so einen Weg hinter sich hat, ja, mit der Niederlage gegen Conor McGregor und dann hast du natürlich Pettis, der wirklich auch so viel zu erzählen hat aus seinem Leben. Da kannst du Interesse aufbauen, definitiv. Dazu brauchst du keinen Interimstitelkampf, aber auf die Idee kommen sie nicht, zu sagen, da müssen wir mehr investieren und das fehlt mir sowieso schon. Ich fand das früher großartig, als es vor Pay-Per-Views diese Fox-Teaser gab, wie hieß denn das nochmal? Hieß es nicht auch Countdown sogar? Zum Beispiel dann UFC 160 Countdown oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Da gab es dann 3 Wochen hintereinander immer eine 45-Minuten-Episode. Der Fokus war natürlich meistens auf die Main-Event-Kämpfer, dann auf die Co-Main-Event-Leute und von mir ist noch ein dritter Kampf. Und das hat dich so heiß gemacht auf Pay-Per-Views. Das gibt's gar nicht. Und das wurde eingestellt. Gut, das wurde von Fox eingestellt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber das könnte die UFC auch für Fight Pass produzieren. Das sind die Kosten natürlich hoch, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass sich's unterm Strich auszahlen würde und definitiv mehr Pay-Per-View-Buys generieren würde als jetzt so eine Interimstitelgeschichte. Vendetta kämpft auch auf 206. Okay. Hoffen wir einfach, dass Holloway und Pettis uns einen geilen Kampf bieten werden. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, auf den Kampf sowieso gar keine Frage, da bin ich heiß drauf. Die UFC sollte dann aber auch anfangen, ihre Leute richtig zu bezahlen. Niemand außer 3 bis 4 Leute bekommen ihr Geld und deren Gegner. Ja, haben wir ja vorhin schon gesagt. Also die UFC gehört mit Sicherheit noch Steigerungspotenzial, was die Kämpferbörsen angeht, da bin ich ganz bei dir, gar keine Frage. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob sich das auf die 206-Geschichte bezieht oder ob das einfach eine allgemeine Anmerkung soll, dass sie die Jungs nicht richtig bezahlen. Aber in dem Fall hat das jetzt für mich ja nichts mit Geld zu tun. Das muss jetzt nochmal irgendwie konkretisieren, lieber Maxi. Verstehe jetzt gerade nicht, auf was ich das beziehen soll. Arthur schreibt noch, schaust du dir Badahari gegen Rico Verhoeven an? Ist geplant, aber ist eine Zeitfrage, ganz einfach. Also ich habe Bock auf diesen Kampf, weil, ja, ist wahrscheinlich mit das Größte, was Glory auf die Beine stellen kann. Und ich gucke mir in der Regel eigentlich die Glory-Events immer an, aber so über ein, zwei Wochen zieht sich das dann meistens. Ich gucke immer mal wieder ein, zwei Kämpfe an. Es kann sein, dass ich mir das hier von vorne bis hinten angucke sozusagen. Und es findet ja auch in Oberhausen statt, von daher ist mein Interesse da ja auch deshalb schon geweckt, weil da so ein bisschen Deutschland wenigstens mit an Bord ist. Gut, also ich glaube, die MMAAA-Geschichte haben wir soweit durch. Wir haben so ein bisschen über 206 geredet und über den Quatsch, der sich da uns darbietet aktuell. Daniel Cormier, wie gesagt, soll im März zurückkommen, dann gegen Anthony Rumble Johnson. Wir hoffen, dass es dann auch so ist. Cain Velasquez hat schon angekündigt, dass er nach seinem Kampf gegen Fabricio Werdum wieder unter das Messer muss, sich wieder operieren lassen muss. Das hat er gestern beim Conference Call gesagt. Luke Rockhold ist verletzt, also aka hat offensichtlich mal wieder das Problem, dass ihre Kämpfer es nie so richtig auf oder richtig fit auf irgendwelche Fightcards schaffen. Das muss man natürlich auch mal berücksichtigen, wenn es darum geht, ob als nächstes Nurmagomedov oder Tony Ferguson auf Conor McGregor treffen soll. Übrigens, da gibt's auch noch eine interessante Geschichte. Und zwar hat Tony Ferguson in einem Interview verraten, dass ihm der Kampf gegen Khabib Nurmagomedov für UFC 208 angeboten wurde. Aber es würde nicht zu diesem Kampf kommen, hat er auch in diesem Interview gesagt. Ich denke mal, das bezieht sich einfach nur auf bis jetzt. Also sprich, aktuell gibt es da noch keine Einigung. Ich glaube nicht, dass man da schon einen Strich drunter machen kann und sagen kann, diesen Kampf wird es nicht geben. Ich gehe fest davon aus, dass Ferguson auf Nurmagomedov trifft. Auch da wird es dann wieder um den Interimstitel gehen, logischerweise. Also ich bin mir relativ sicher, dass Nurmagomedov als nächstes auf Ferguson treffen wird. 208, 209 sind da die Cards, die man im Auge behalten sollte. Aber dennoch ist ja mal interessant zu wissen, dass es da schon offensichtlich Verhandlungen gibt, sonst würde Ferguson das ja nicht ins Gespräch bringen. Arthur schreibt hier gerade noch, gibt's am 10. Dezember die Countdown-Show von dir? Nein, es wird keine Countdown-Shows mehr geben von mir. Es gibt nur noch diese Donnerstagsgeschichten, weil mir einfach die Zeit fehlt, um ehrlich zu sein. Also ich habe Samstagabend nicht mehr allzu viel Zeit, mich 3,5 Stunden hinzusetzen. Ich mache es zwar gerne, aber wenn ich mal die Zeit habe, nehme ich lieber einen Podcast für mein anderes Projekt auf. Letzte Woche war ja Con Krell zu Gast. Könnt ihr euch mal anhören, nonpg.de, da ist die Folge veröffentlicht. Ja, und dann nutze ich eher sowas. Von daher, oder nutze das einfach für sowas. Von daher, es wird diese Countdown-Shows und die Instant-Reaction-Videos nicht mehr geben. Es wird diese Donnerstagsgeschichte geben und ich werde noch vor Ende des Jahres ein Video machen zu meinem erdachten Ranking-System, über das ich ja hier schon spreche. Ich bin jetzt übrigens bei Mitte August angekommen, Mitte August 2016. Habe ich alles durchgerankt soweit. Ist interessant, wie sich das Ganze entwickelt. Und natürlich, es ist ein punktebasiertes Ranking-System. Das heißt, das entwickelt sich dann auch, umso länger es natürlich läuft. Es wird natürlich, wenn ich euch das zum ersten Mal zeige, ein verzerrtes Bild widerspiegeln, weil zum Beispiel Conor McGregor 2016 eine Niederlage zu verbuchen hat. Ja, deswegen, und dann auch noch in zwei unterschiedlichen Gewichtsklassen gekämpft hat. Deswegen steht er natürlich in der Lightweight Division nicht auf Platz 1. Kann ja auch nicht sein. Hat er nur einmal in der Lightweight Division gekämpft. Also, das entwickelt sich natürlich über eine gewisse Zeit. Aber ich werde euch das vorstellen. Ich hoffe, ihr guckt dazu. Und ich möchte euch als Zuschauer und Zuhörer dann auch mit ins Boot nehmen. Und wenn ihr da Verbesserungsvorschläge habt, wie man Punkte gerechter verteilen kann und so, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben oder mir auf Twitter einen Tweet schicken, @RickyMMA. Also darauf freue ich mich schon sehr. Das wird irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr erscheinen, das Video. Und dann hoffe ich, dass die Nominierungen für die MMA Awards auch noch Ende dieses Jahres irgendwie rauspurzeln. Da möchte ich nämlich auch ein gesondertes Video dazu machen. Da gehe ich alle Kategorien durch und gebe dann meinen jeweiligen Gewinner zum Besten. Das ist auch noch geplant. Und es gibt natürlich dann immer mal wieder vielleicht irgendwas Außergewöhnliches, so wie die Geschichte mit Run Fighting bei 205 oder so. Sowas will ich weiterhin machen, aber mein Hauptaugenmerk liegt auf Donnerstag, dieser Livestream. Und wenn ich Samstag Zeit habe, nutze ich das für das Ricky-Podcast-Projekt. So, King Kong Marek schreibt, hoffe 2017 auf Rockhold gegen White Man 2. Ja, hätte ich nichts dagegen, gar keine Frage, so wie es aussieht. Möchte Chris Weidman jetzt als nächstes oder könnte sich vorstellen, auf Robert Whittaker zu treffen, würde ich auch als guten Kampf ansehen. Weidman hat gesagt, er möchte auf die 209 Card, das ist ja im Februar in Brooklyn, macht natürlich Sinn für Weidman, der ja aus New York stammt, dann auch gleich beim zweiten Pay-Per-View in New York mit auf der Card zu stehen. Man fragt sich natürlich nur, ob man nach so einem schweren K.O. sich nicht vielleicht eine längere Pause gönnen sollte. Er selber sagt, er ist komplett fit und er kann sich vorstellen, eben bei 209 wieder zu kämpfen. Ich persönlich würde es, glaube ich, lieber sehen, dass wenn du nach so einem heftigen K.O. vielleicht doch ein halbes Jahr Pause einlegst. Es könnte besser sein. Also gerade mit Whittaker, der echt Power hat und Leute ausnocken kann, haben wir jetzt wieder am Sonntag gesehen. Ich mag Whiteman. Ich möchte ihn nicht wieder verlieren sehen, sage ich mal so. Und natürlich für Whiteman ist auch weiterhin der Wechsel in die Light Heavyweight Division ein großes Thema. Das hat er auch, glaube ich, bei der MMA Hour gesagt, dass er das nicht ausschließt. Er ist einfach ein großer Junge. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es 2017 vielleicht noch ein paar andere Aufgaben zu bewältigen gibt, außer ein zweiter Kampf gegen Luke Rockhold. Aber wie gesagt, ich hätte nichts gegen den Kampf, würde mich sehr darüber freuen. Alkan schreibt, was hältst du von der Idee, Conor gegen GSP, 2 Millionen Pay-Per-View wären da meiner Meinung nach drin. Zwei blonde Superathleten, die als die Besten in 66 Kilo beziehungsweise der Beste bei 77 Kilo gelten. Meine Güte, jetzt habe ich's. Ja, es ist natürlich ein Pay-Per-View der Superlative, der aus sportlicher Betrachtungsweise gar keinen Sinn macht, ja, aus meiner Sicht, McGregor gegen GSP, aber es wäre natürlich ein phänomenaler Kampf, gar keine Frage, weil, wie du schon richtig sagst, McGregor scheint, man traut sich immer noch nicht zu 100% zu sagen, dass McGregor der beste Lightweight-Kämpfer aktuell ist. Ich weiß nicht, irgendwie, ich erkenne die Qualitäten, die er hat, ich sehe das, was er für ein unglaublich gutes Striking hat, was er auch für eine wahnsinnig gute Takedown-Defense hat, wie er allgemein aus der Defensive heraus boxt, ist alles phänomenal, das sehe ich alles. Und man erkennt auch, dass er deutlich besser ist als die meisten anderen Lightweights. Aber es wirkt immer noch so, als ob Conor McGregor auch ein bisschen Glück hat, ja, dass er da ist, wo er ist. Ich weiß, dass es nicht daran liegt, es ist kein Glück, das ist einfach Talent und Können. Aber es fühlt sich für mich immer noch so ein bisschen falsch an. Ja, ich habe ja damals gedacht, als Conor McGregor auf Diego Brandão in Dublin treffen musste, habe ich so gedacht, ja, jetzt pass mal auf, der Brandão mit seinen Jiu-Jitsu-Kenntnissen und so, der macht den da fertig und dann ist der Conor McGregor-Hype beendet. Ja, da war ich ein bisschen schief gewickelt, wie das jetzt ausging, haben wir ja alle gesehen. Und GSP, gar keine Frage, ich möchte natürlich, oder anders, ich kann darauf verzichten, GSP nochmal in der UFC zu sehen, aber wenn er zurückkommt und dann gegen McGregor kämpft, dann würde ich es großartig finden. Aber was ich halt nicht brauche, ist hier GSP gegen Anderson Silva oder so eine Scheiße. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber GSP gegen Conor McGregor bin ich sofort dabei. Weil ich glaube auch, dass es interessant zu sehen wäre, wie GSP auf Conor McGregors Mindgames reagiert und so. Und wenn du dann die Karte natürlich vollpackst mit ähnlich guten Kämpfen wie jetzt bei 205, dann sehe ich das auch so, 2 Millionen Pay-Per-View-Buys sind da definitiv drin. Stellt euch vor, wenn New York im November wirklich wieder so ein großes Event bekommt, wie es versprochen wurde jetzt ja bei 205, ja, wenn sie das dann wirklich wahr machen 2017 und dann bringst du diesen Kampf, McGregor gegen GSP, ja, am besten um den Lightweight-Titel, oder vielleicht ist Conor bis dahin schon Welterweight-Champion, man weiß es ja nicht, packst die Card dann vielleicht noch voll mit einem John Jones Comeback, das dann anstehen würde, wenn es bei dieser einjährigen Sperre bleibt, die er bekommen hat. Der kämpft dann da gegen Anthony Johnson oder Daniel Cormier. Das könnte man sich schon geilen Pay-Per-View zusammenräumen. Träumen, Entschuldigung, muss man ehrlicherweise gestehen. Also da hätte ich schon Bock drauf. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Mal sehen, wann der Heavyweight-Champ wieder kämpft. Hoffe auf 209, wobei halt der Winner von Kane gegen Werdum fit sein sollte. Das ist absolut richtig. Jetzt haben wir gehört, Kane will sich gleich mal operieren lassen. Stipe Miocic hat ja gesagt, er möchte sowieso eine etwas längere Pause einlegen, bis er wieder kämpft. Frühjahr 2017 hat er mal gesagt. Das heißt, April würde ich da mal so denken, dass er da zurückkommt. Und das scheint mir theoretisch machbar. Ja, Kane Velasquez, ich weiß nicht, was er für eine Verletzung hat. Wenn er natürlich dann wieder ein halbes Jahr ausfällt, dann ist das Ding wieder vom Tisch. Wenn Fabrizio Werdum gewinnen sollte, der scheint ja fit zu sein soweit, dann könnte das machbar sein, dass man fast ein Jahr nach dem ersten Kampf zwischen Werdum und Miocic einen zweiten Kampf sehen würde. Also es liegt natürlich daran, wie Werdum und Velasquez aus ihrem Kampf bei 207 rauskommen. Also bin auch gespannt, vor allem, wie sich Miocic dann gegen... Also am liebsten würde ich ihn wirklich gegen Cain Velasquez sehen. Das ist der Kampf, der mich am meisten interessiert. Aber ich hätte auch Bock auf einen zweiten Werdum-Kampf. Übrigens, Werdum hat schon angekündigt, dass er sich gut vorstellen könnte, seinen auslaufenden UFC-Vertrag nicht zu verlängern. Habe ich mir aufgeschrieben, wie lange der Vertrag noch geht. Nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber ich glaube, es sind nur noch zwei Kämpfe. Und Werdum hat gemeint, wenn mein Vertrag ausläuft, dann werde ich ihn vielleicht auch nicht nochmal verlängern oder keinen neuen abschließen, weil ich eigentlich aktuell nicht ganz so einverstanden bin mit den Entwicklungen in der UFC. Und er wird sich, so hat er es angekündigt, Angebote anderer Organisationen anhören. Er schließt aber auch Retirement nicht aus. Aber im Prinzip ist er, glaube ich, angepisst, wie die UFC aktuell sich so, ja, den auch den eigenen Kämpfern gegenüber präsentiert. Bei ihm natürlich ganz aktuell der Fall gewesen, als er sich das Nike-Logo ja auf so ein Reebok-Shirt drauf geshoppt, fotogeshoppt hat und dafür dann bestraft wurde und seinen Kommentatoren-Deal mit den spanischen Kollegen verloren hatte. Also kann ich schon verstehen, dass Werdum da so ein bisschen angepisst ist. Und ja, ich meine, er ist eine große Legende. Ich könnte mir vorstellen, dass so Organisationen wie Ryzen und Bellator ihn mit Kusshand nehmen würden. Und Werdum ist jemand, der natürlich auch potente Sponsoren an Land ziehen kann. Und für ihn könnte das vielleicht Sinn machen, bei der Kampfbörse Einbußen zu akzeptieren, aber durch Werbeeinnahmen dann vielleicht letzten Endes genauso viel zu verdienen wie in der UFC. Schwer zu sagen, bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Ich bin sehr sicher, dass Conor Khabib schlagen würde. Der Kampf wird sicher irgendwann stattfinden. Den will ich auch auf jeden Fall irgendwann sehen. Conor McGregor gegen Khabib Nurmagomedov. Es ist für mich stylistisch gesehen der interessanteste Kampf auf so hohem Niveau, der aktuell in der UFC auf die Beine gestellt werden kann. Weil du hast halt diesen unfassbar guten Wrestler. Es ist ein unfassbar guter Wrestler gegen einen wahnsinnig guten Striker. Also es ist fast wie in den alten Zeiten. Und gleichzeitig haben aber beide Kämpfer auch noch die Qualität, auch im Striking, sag ich mal, ein Stück weit mithalten zu können. Jetzt Khabib Nurmagomedov und Conor McGregor ist, glaube ich, auch nicht völlig chancenlos gegen Khabibs Takedowns. Also natürlich, Nurmagomedov wird Conor McGregor irgendwann zu Boden kriegen, gar keine Frage. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Conor McGregor hier und da mal irgendwie durch einen guten Sprawl einen Takedown verhindern kann oder vielleicht mal in einen Clinch kommen kann. Auch diese Position wäre für ihn in einem Nurmagomedov-Kampf nicht unbedingt förderlich, gar keine Frage. Aber ich sehe es nicht, ich sehe auf beiden Seiten Chancen, dass sie diesen Kampf gewinnen. Und ich wäre einfach nur gespannt, wie dieser Kampf abläuft. Also das ist ein Kampf, oh, da gerade ich richtig in Schwärmen. Conor McGregor gegen Nurmagomedov kommt fix, wenn er Tony schlägt. Ist immer schwer, sowas zu sagen. Man weiß es nie. In der UFC ist es kaum absehbar, was genau passiert. Es kann wirklich immer so viel sich ändern. Wir haben gerade darüber gesprochen, was ist, wenn GSP zurückkommt. Wir haben immer noch Nate Diaz mit in der Verlosung. Du weißt es einfach nicht. Es ist gut möglich, dass Nurmagomedov Tony Ferguson besiegt und dann nicht gegen McGregor kämpft. Das ist in der UFC so schwer zu sagen, was wirklich passiert. Und dann kommt noch Conor McGregor dazu, der auch mehr oder weniger machen wird, was er will. Also ich tue mich immer schwer damit, irgendwas konkret festzulegen, gerade wenn es um Conor McGregor geht. Und als nächstes schreibt hier schon jemand McGregor gegen Floyd und macht so einen verliebten Smiley hin. Ja, da gab es ja jetzt die letzten Stunden, Tage auch das ein oder andere Gespräch drüber, möchte ich mal sagen. Der Grund ist, dass Conor McGregor sich eine Boxlizenz für Kalifornien sichern konnte. Man muss gleich dazu sagen, er hat das zuerst in Nevada versucht, da eine Boxlizenz zu bekommen. Die wurde ihm allerdings verweigert, da hat er keine bekommen. Und jetzt ging natürlich die Spekulation los. Oh, das ist eindeutig ein Zeichen, dass er gegen Floyd Mayweather kämpfen wird. Und es gibt jetzt auch schon Wettbüros, die Wetten annehmen und Quoten veröffentlicht haben. Ich glaube, Conor McGregor ist ein minus 1100 Underdog und Floyd Mayweather plus 2500 Favorit oder so. Völlig absurde Zahlen. Aus meiner Sicht ist das jetzt Conors Retourkutsche auf den entzogenen Featherweight-Titel. Also, was McGregor halt schon immer gut gemacht hat, ist so seine Muskeln ein bisschen spielen zu lassen, weil er auch eine Menge Macht hat. Ja, also, ihm ist schon klar, welche Position er mittlerweile innehat in der UFC. Ja, er ist nicht einfach nur ein Kämpfer. Er ist auch nicht einfach nur ein Anderson Silva, ein GSP oder ein John Jones. Er ist auf Augenhöhe mit der UFC. Ich sage das immer wieder, ich habe es, glaube ich, hier im Podcast nicht gesagt, sondern mit einem Freund besprochen. Wenn Conor McGregor sich morgen entscheiden würde, eine eigene Promotion zu gründen und da seine Kämpfe zu veranstalten, ja, also er kämpft gegen ausgesuchte Gegner, ja, die er sich aussucht, würde der mehr Pay-Per-Views verkaufen als die meisten UFC-Kämpfer, die dann noch im Roster wären. Mit dem großen Motor UFC im Hintergrund. McGregor ist so ein Riesending, dass er machen kann, mehr oder weniger, was er will. Natürlich wird sich die UFC dagegen stemmen und wird versuchen, weiterhin so ein bisschen den Deckel auf Conor McGregor zu halten. Aber es ist schwer, wenn er auf Twitter was sagt, dann findet das Gehör. Ja, wenn er heute auf Twitter schreibt, ich möchte im August gegen Mayweather kämpfen, dann ist das eine Nachricht, dann ist das ein Thema. Da kann Dana White tausendmal sagen, ja, er hat einen UFC-Vertrag und bevor Mayweather und McGregor kämpfen, müssen sie erstmal zu mir. Das kann er alles machen. Aber was McGregor sagt, ist so eine große Nachricht, dass unter Umständen die UFC, um bei dem Deckel zu bleiben, den Deckel nicht mehr auf den kochenden Topf bekommt. Ja, also das wird interessant sein. Und ich sage weiterhin, ich glaube nicht, dass es diesen Kampf geben wird, Mayweather gegen McGregor. Er macht für mich auch wenig Sinn, weil McGregor würde einfach nur vernichtet werden von Floyd Mayweather. Und das brauche ich nicht unbedingt. Ja, Floyd Mayweather hat schon, sag ich mal, der macht schon lang genug einen Dicken, da braucht er nicht auch noch so einen Erfolg auf seiner Seite. Was ich aber gerne sehen würde, wäre Mayweather in der UFC. Ja, aber mal abwarten. Also bei McGregor, man kann nichts mehr ausschließen. Das was ich gerade eben auch schon gesagt habe zu dem Thema Nurmagomedov gegen McGregor, das gilt natürlich auch für sowas wie McGregor gegen Floyd Mayweather. Vor einem Jahr würde ich es noch, oder hätte ich es noch kategorisch ausgeschlossen. Jetzt sehe ich es ein bisschen anders. McGregor ist so riesig geworden, dass alles möglich erscheint. Conors beste Waffen sind seine freche Fresse und die linke. Der macht die Jungs ja physisch fertig, so dass sie im Oktagon wie ein Huhn ohne Kopf auf ihn losrennen. Ja, das ist was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass auf so hohem Niveau noch so Fehler passieren. Ja, also, dass ein Kämpfer, der eigentlich, gerade wie Eddie Alvarez, der so viel Erfahrung hat und auch das ein oder andere ja, Mindgame schon durchlaufen musste in seiner Karriere, dass der sich noch von sowas beeindrucken lässt. Ich glaube, was viele Kämpfer schockiert, ist, wie stark McGregor wirklich zuschlagen kann. Also das unterschätzen, glaube ich, manche Leute. Und ich glaube auch, dass sie verblüfft sind oder ich habe das ja letzte Woche so erklärt, wenn du vor McGregor stehst und versuchst, irgendeine Aktion zu zeigen, egal was es ist, meistens kassierst du dir einen Konter. Und die Dinger tun weh, ja, also die sitzen einfach. Die schlagen oben ein sozusagen. Und wenn du das jedes Mal spürst, glaube ich, dass du dann so ein Stück Respekt entwickelst und versuchst einfach so wenig wie möglich Fehler zu machen und das resultiert dann darin, dass du wirklich vor ihm stehst und einfach nur so rumzappelst und gar nicht weißt, was du machen sollst, weil du jedes Mal damit rechnest, oh, jetzt kriege ich eine. Und McGregor spielt natürlich dann auch so ein bisschen mit seinen Gegnern. Das beherrscht er, weil er so unglaublich ruhig bleibt dann auch beim Kämpfen. Das ist ja auch eine Qualität, die er hat. Diese unheimliche Ruhe im Kampf. Er wirkt nie nervös und reagiert nicht über oder so, sondern es wird alles enorm kontrolliert und ich glaube, das ist das, was viele Kämpfer zu schaffen machen. Das wird auch ein Nurmagomedov zu schaffen machen. Man wälzt das dann immer wieder auf diese Mindgames ab. Die spielen da auch eine Rolle, gar keine Frage. Aber es ist auch die Qualität von McGregor, wirklich mit jeder Aktion ins Schwarze zu treffen. Und das schockiert dich, glaube ich. Wenn du dann noch ein Gegner bist, der vielleicht ein fragwürdiges Kinn hat, beim Eddie Alvarez kann man das so und so sehen, dann sorgt das vielleicht noch mehr dafür, dass du dir deine nächste Aktion genau überlegst. Also das ist schon beachtlich, was McGregor da hinbekommt. Was denkst du über Eddies Zukunft? Ja, also ich sehe die nicht so schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wenn Eddie Alvarez, jetzt müssen wir mal in diese Lightweight Division gucken, mal UFC-Rankings. Bald kann ich meine eigenen UFC-Rankings dann ja aufrufen, das wird natürlich großartig. Da gibt es schon ein paar Kämpfe, die interessant wären. Edson Barboza macht natürlich keinen Sinn, weil sie zusammen trainieren. Ferguson und Nurmagomedov, gehen wir davon aus, dass die gegeneinander kämpfen. Du könntest das RDA-Ding nochmal bringen, aber brauche ich auch nicht unbedingt. Nate Diaz möchte allerdings nicht kämpfen, wenn dann nur gegen Conor McGregor, also fällt das auch schon ein bisschen weg. Ja, warum nicht? Michael Johnson gegen Eddie Alvarez. Würde für mich Sinn machen. Beide auf der 205-Card. Doch, das wäre ein Kampf, den würde ich jetzt als nächstes versuchen auf die Beine zu stellen. Sollten beide soweit fit sein. Michael Johnson gegen Eddie Alvarez. Und ich kann mir vorstellen, dass Alvarez das Ding auch dann gewinnt und vielleicht nochmal einen Run starten kann. Ob er nochmal Champion wird, möchte ich bezweifeln. Aber ja, ich meine, er ist halt so lange auch schon dabei. Da weiß man natürlich auch nicht, wie lange will er sich das noch antun. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er noch bis 2018 durchhält. Und jetzt erstmal gegen Michael Johnson. Das wäre mein Vorschlag. Arthur schreibt, denkst du, Garbrandt kann Fighter of the Year werden? Ich sehe Miocic oder McGregor als Fighter of the Year. Ja, das war ja diese Woche auch ein Thema. Da ging es darum, dass Cody Garbrandt gefragt wurde, Junge, wenn du dir deine oder dieses Jahr anschaust bislang, du hast 3 Kämpfe bestritten, 3-mal oder 2-mal in der ersten Runde via K.O. gewonnen, 1-mal via TKO, alles, ich glaube, unter 3 Minuten oder so. Wenn du jetzt auch noch Dominic Cruz besiegst, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn er Cruz besiegen will, muss er ihn wahrscheinlich ausknocken oder submitten. Über die volle Distanz sehen die meisten und auch ich Cruz vorne. Ich finde, dann kann man schon das Argument bringen, dass er Fighter of the Year wird. Andererseits muss man sich natürlich fragen, was bedeutet es eigentlich, Fighter of the Year zu werden? Ist man der beste Kämpfer des Jahres dann gewesen? Wenn ich sage, der und der war der beste Kämpfer des Jahres, dann sind mir die Gegner, die Garbrandt besiegt hat, nicht groß genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Ausnahme natürlich dann Dominic Cruz. Ist Fighter of the Year der wichtigste Kämpfer des Jahres? Dann ist es für mich ganz klar Conor McGregor. Er hat die UFC komplett verändert, finde ich, in diesem Jahr. Er hat dafür gesorgt, dass die UFC in Deutschland plötzlich Gehör findet. Ich meine, wann hat mal Sky Sport News HD über die UFC berichtet? Noch nie. Nur als Conor McGregor die Aktion, also ich habe es jedenfalls vorher noch nie mitbekommen. Ich habe es nur mitbekommen, jetzt als Conor McGregor diesen Tweet rausgehauen hat, dass er keine Gegner mehr hat und sich die Dollarscheine da an den Kopf gehalten hat. Also, ich glaube, für mich ist Conor McGregor Fighter of the Year, weil er einfach so viel für diese Sportart getan hat und so eine Ikone geworden ist, dass du das berücksichtigen musst, auch wenn er gegen Nate Diaz verloren hat. Das ist klar. Und man kann natürlich auch für Michael Bisping Argumente finden, der wirkliche Legenden besiegt hat in diesem Jahr. Dan Henderson, Anderson Silva, dann hat er gegen Luke Rockhold seinen Titel gewonnen. Also Garbrandt, nee, sehe ich ehrlich gesagt nicht als Fighter of the Year, selbst wenn er Dominic Cruz besiegen sollte. Mal sehen, was mit JDS passiert. Ja, auch da, der will ja unbedingt wieder kämpfen, kriegt aktuell keinen Kampf. Die Heavyweight Division hängt da so ein bisschen momentan in den Seilen. Ich könnte mir vorstellen, dass für JDS vielleicht ein Kampf gegen, na, sag doch mal, wie heißt der gute Mann? Derek Lewis interessant werden könnte, wenn Derek Lewis seinen Kampf gewinnt am 9. Dezember, aber ich denke mal, das wird er hinbekommen, dann könnte das ein möglicher Kampf sein für JDS. Ja. Man muss sich natürlich auch immer wieder so auf dem Zettel haben, vielleicht, wenn wirklich Cain Velasquez länger ausfallen sollte, dass er schneller die Chance bekommt, auf Stipe Miocic zu treffen, also JDS jetzt, ja, wenn die UFC einfach das Problem hat, okay, Cain Velasquez fällt jetzt wieder für 8 Monate aus und Miocic möchte im April zurückkommen, könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, der letzte Kampf zwischen den beiden war so eng und so geil, dann bringen wir diesen Kampf nochmal. Also das halte ich auch für möglich. Arthur fragt, denkst du, Condit wird noch weiterkämpfen? Einer meiner Lieblingskämpfer. Also Stand jetzt ist es wohl so, dass er kein Interesse hat, weiter zu kämpfen. Dass er zwar weiterhin trainiert, ja, man sieht auch ab und zu mal ein paar Videos auf Instagram von ihm, wie er trainiert, aber es deutet vieles darauf hin, dass er wirklich in den Ruhestand gegangen ist. Man weiß aber, wie das ja ist. Viele MMA-Kämpfer gehen eine Zeit lang in so eine Art Ruhestand und dann brauchen sie doch wieder den Kick, im Oktagon kämpfen zu können und dann kommen sie wieder zurück. Das kann ich mir jetzt auch bei Carlos Condit vorstellen, dass sowas mal passiert, aber ja, ich Stand jetzt ist er erstmal im Ruhestand, leider Gottes. Ich mag ihn auch sehr, also ich finde es auch sehr schade, dass er seine Karriere offensichtlich beendet hat. Marik schreibt, haha, Floyd in der UFC, ich glaube, wir haben einen Gewinner für die dümmste Aussage in deinem Podcast gefunden. Natürlich würde Floyd niemals in die UFC gehen, ja, das ist schon klar, aber ich sage, ich für mich würde es toll finden, weil ich Floyd Mayweather als Menschen verachte. Deswegen, ja, ich finde es ein Arschloch. Und ich würde es gerne sehen, dass Conor McGregor Floyd Mayweather die Fresse eindrischt. Und die Chancen, dass wir das sehen, die sind einfach in der UFC um Faktor 1 Million höher, als wenn Floyd Mayweather gegen Conor McGregor in einen Boxkampf antreten könnte. Das ist der Grund, warum ich das gesagt habe. Mayweather wird nicht in der UFC kämpfen, gar keine Frage. Für die Aussage solltest du einen Interimstitel bekommen. Schreibt er hier, ich zocke jetzt Division. Viel Spaß noch. Viel Spaß beim Division-Zocken. Das ist ein Spiel, das ich... Das ist merkwürdig. Das ist so ein Spiel, auf das habe ich immer wieder Bock. Ja, möchte ich mir immer wieder zulegen. Und dann denke ich mir wieder, ach nee, das ist zu zeitintensiv. Und dann spiele ich irgendeine andere Scheiße. Arthur schreibt, schon krass, dass Kämpfer wie Holloway oder Tony Ferguson auf Seiten wie Instagram nur 60.000 Follower haben, im Gegensatz eines Khabib mit über 1 Million Follower. Ja, der hat natürlich die Russian Power hinter sich, der gute Nurmagomedov. Er spricht da natürlich eine Menge mehr Fans an in Russland. Also er hat natürlich damit schon recht, dass Russland ein unheimlich großes Land ist, ein Markt, der von der UFC bislang noch nicht ansatzweise angekratzt wurde. Und da ist viel zu holen, aber es ist wahrscheinlich auch schwierig, da Geschäfte zu machen. Also ich denke trotzdem, dass für die UFC und für die UFC sind ist das Wichtigste wirklich die Pay-Per-View-Verkäufe. Das zählt für die UFC. Und da ist eben so ein Nurmagomedov noch überhaupt kein Player. Das ist das Problem für die UFC. Aktuell. So sehen sie es. Alkan schreibt, wie siehst du Ronda versus Nunes ausgehen? Ich denke, Ronda wird wieder verlieren und das nicht nach Punkten. Sie hat zu viel Ego, als sich weiterentwickeln zu wollen. Vor allem mit einem Boxtrainer in MMA. Oh ja, das ist auch ein Thema, da habe ich immer so unterschiedliche Phasen. Mal denke ich so, sag mal, über was reden wir eigentlich? Ronda Rousey, ist sie jetzt einfach nur scheiße, weil sie einmal einen Kampf gegen die wahrscheinlich beste Kickboxerin in der UFC verloren hat, gegen Holly Holm? Dann denke ich wieder, so wie sie sich immer gibt in den letzten Monaten, ist sie mental überhaupt nicht in der Lage, einen Kampf zu gewinnen, ja, egal gegen wen. Sie würde wahrscheinlich gegen, jetzt fällt mir kein schlechtes Beispiel ein, aber ihr wisst, auf was ich hinaus will, sie würde fast gegen jeden verlieren, ist dann wieder mein Bauchgefühl. Wenn ich es rational angehe, ist es halt so, Rondas größtes Problem in diesem Kampf gegen Holly Holm war einfach ihr Striking und ihre Art zu boxen, sage ich jetzt mal, ja. Sie ist praktisch wirklich wie so eine Geisteskranke hinter Holly Holm hergerannt und die konnte mit ihren Counter-Strikes sie wirklich auseinandernehmen. Und wenn sie so auf Amanda Nunes losgeht, wird ihr das gleiche Schicksal ereilen wie im Kampf gegen Holly Holm. Nur wahrscheinlich wird sie sogar früher ausgenockt werden, weil Amanda Nunes noch stärker zuschlägt als Holly Holm. Wahrscheinlich. Das nächste Ding ist, Amanda Nunes ist am Boden auch sehr gut. Schwarzer Gott in Jiu-Jitsu. Das heißt natürlich, für Ronda Rousey ist es gefährlicher, sich dann auf ihr Judo zu verlassen. Und das muss man vielleicht auch noch sagen, Amanda Nunes hat auch den braunen Gürtel im Judo. Also natürlich hat sie nicht das Level erreicht, das Ronda Rousey in Judo hatte. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass eine völlig blinde Ronda Rousey gegenübersteht. Das heißt, sie kann sich auch gegen den ein oder anderen Judo-Kniff vielleicht verteidigen. Ich bin ja immer der Meinung, dass Verteidigen ein bisschen leichter ist, als zu agieren. Das heißt, auf was zu reagieren, fällt dir vielleicht leichter. Und da hast du als Braungott gegen eine Olympionikin vielleicht noch eher eine Chance, als selber einen Move zu zeigen. Natürlich hat Ronda Rousey, was das Judo angeht, die bessere Kämpferin. Gar keine Frage, versteht mich da nicht falsch. Aber das spielt auch noch mit rein, dass sie praktisch vielleicht nicht direkt Schiss davor hat, wenn Ronda Rousey irgend so einen Wurf ansetzt. Da gibt's ja andere Kämpferinnen, die verlieren in dem Moment, wo Ronda Rousey ihren Wurf, ihren Judo-Wurf durchzieht, schon den Kampf mental, weil sie wissen, okay, wenn ich jetzt am Boden lande und Ronda kriegt meinen Arm, dann war's das. Und ich glaube, dass Amanda Nunes da vielleicht den Vorteil hat, dass sie weiß, okay, ich kann mich zum einen durch Jiu-Jitsu verteidigen am Boden und zum anderen sind meine Judo-Skills auch nicht die schlechtesten. So, das spricht für mich halt dann eher für Amanda Nunes, weil ich dann noch mit einbeziehen muss, wie Ronda Rousey sich in den letzten Monaten gegeben hat. Da wirkt sie mental einfach nicht so, als ob sie in einem Oktagon stehen möchte. Sie wirkt einfach so, als ob sie mit diesem Thema per se abgeschlossen hat und als ob sie auch sich nicht mehr wohlfühlt in dieser UFC-Welt. Und da bringe ich es wieder, ich habe schon tausendmal gesagt, lest das Buch. Die Ronda, die wir jetzt aktuell in der UFC sehen, erinnert mich stark an die im Buch beschriebene Ronda Rousey, kurz bevor sie mit Judo aufgehört hat. Ja? Und auch da hat sie dann keine Erfolge mehr feiern können. Gut, sie wurde dann noch Dritte bei den Olympischen Spielen, es war ja ihr letzter Kampf. Aber der Weg dahin war dann relativ steinig. Also die letzten Jahre oder Monate vor Peking war für sie nicht gerade einfach. Und das erinnert mich schon so ein bisschen jetzt gerade an die aktuelle Phase. Aber vielleicht sehen wir auch eine komplett andere Ronda Rousey. Ich gebe aber, wer war's? Alkan recht, der gesagt hat, mit dem Boxtrainer Edmund Tavardian, zweifelhaft, sehe ich genauso. Ich hoffe einfach, sie umgibt sich mit guten Jiu-Jitsu-Leuten, Hannah Gracie und so, dass sie vielleicht da noch mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeitet, die ihr insgesamt so ein bisschen mehr Wissen vermitteln können als Edmund Tavardian. Also so richtig gut sehe ich es ehrlich gesagt auch nicht ausgehend für Ronda Rousey. Ich hoffe natürlich, dass sie gewinnt, weil sie ist mir vor allem durch das Buch ans Herz gewachsen irgendwie. Es ist, sie hat kein einfaches Leben, das sie leben musste, mit diesem unheimlichen Erfolgsdruck, der eigentlich seit ihrer Kindheit tagtäglich auf ihr lastet. Also das ist nicht zu verachten, auch wenn sie dafür fürstlich entlohnt wird mittlerweile, gar keine Frage. Aber auf den ersten Blick mal könnte sein, dass das so aussieht, als wäre das absolute Traumleben, das sie lebt, aber es ist, denke ich mal, unheimlich schwer, seit der Kindheit Top-Athlet sein zu müssen. Also könnte mir vorstellen, dass sie halt irgendwann mal sagt, nee, ich mach das nicht mehr mit, ich kann auch jetzt nicht mehr, ich möchte mich dem Ganzen nicht mehr aussetzen. Sebastian schreibt, sorry, I'm late. Ja, gut, aber Sebastian, das macht ja nichts. Jens schreibt, hast du die letzte Ultimate Fighter Staffel gesehen? Wenn ja, was sagst du zum Sieger und seine Chancen gegen Demetrius Johnson? Ich habe die letzte Ultimate Fighter Staffel nicht gesehen, weil ich Ultimate Fighter nicht mehr angucken kann. Das ist einfach das Langweiligste, was die UFC produziert. Noch langweiliger als UFC Now und der ganze Scheiß. Aber ich kenne natürlich Tim Elliott. Und ich sag mal so, wenn Tim Elliott in die zweite Runde kommt, dann kann er das als Erfolg werten. Ich denke, dass Demetrius Johnson Tim Elliott in der ersten Runde submittet oder ausknockt. Das ist, für mich ist es kein Gegner. Also natürlich, es ist MMA, es kann alles passieren, gar keine Frage. Aber rein von den Skills, wenn ich die beiden gegenüberstelle, ist das sind Welten. Also in Wilson Hayes würde ich auch keine Chance gegen Demetrius Johnson geben, aber eine deutlich größere als Tim Elliott. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich ein bisschen schwarz für alle, die auf den Upset hoffen. Aber wie gesagt, es ist MMA. Alles ist möglich und machbar. Mit Sarah kann ein Lied davon singen. Was habe ich jetzt hier noch draufstehen, was ich ansprechen will? Ich habe noch, wie lange sind wir denn eigentlich auf Sendung? Eine Stunde, okay. Ich habe noch mir aufgeschrieben, dass Chad Mendes zurzeit bei Team Elevation mit trainiert in Colorado. Ihr wisst ja, da trainiert auch der gute TJ Dillashaw. Und das Problem ist ja, dass es dieses Zerwürfnis gab mit Dwayne Ludwig und Uriah Faber bei Team Alpha Male. Und es gibt jetzt ein paar Leute, die behaupten, dass Chad Mendes Team Alpha Male verlassen habe und jetzt eben auch bei Team Elevation mittrainiert. Kann ich nicht verifizieren, diese Aussagen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Soweit ich das bislang mitbekommen habe, ist das so, dass TJ immer noch seine alten Teamkollegen immer mal wieder für Sparring-Sessions oder auch andere Trainingseinheiten bittet, mal vorbeizuschauen und dass man sich da weiterhin hilft. Und dass Chad Mendes da aktuell mittrainiert, muss nicht heißen, dass er automatisch nicht mehr bei Team Alpha Male ist. Er ist ja sowieso für 2 Jahre gesperrt, von daher ist das Ganze vielleicht eher mit Vorsicht zu genießen. Aber dennoch fand ich es mal interessant und hab's mit in die Sendung genommen. Dann habe ich Anfang dieser Woche geschrieben, dass es Anfang 2017 wohl die Women's Flyweight Division geben wird. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu konkretisieren. Also es ist so, Jojo Calderwood hat letztes Wochenende eine Andeutung in die Richtung gemacht. Auf Facebook hat sie mehr oder weniger so durchklingen lassen, dass sie in Zukunft sich nicht mehr quälen muss für die Strawweight Division, ja, und sie ganz glücklich ist mit den neuen Entwicklungen für 2017. Das war das eine, das so ein bisschen auf die Flyweight Division hindeutet. Könnte natürlich auch bedeuten, dass sie in die Bantamweight Division gehen, wobei ich das bei Jojo Calderwood mir fast nicht vorstellen kann. Und dann gab es so, dass so ein paar UFC-Insider auch auf Twitter geschrieben haben, dass diese Flyweight Division, diese Women's Flyweight Division für Anfang 2017 ansteht. Was wohl Fakt ist, ist, dass wenn es eine Division, also eine neue Division in der UFC geben wird in den nächsten Monaten, dann ist es diese Women's Flyweight Division. Dann ist es diese Women's Flyweight Division und keine andere. Das Ding ist, dass man sich innerhalb der UFC noch nicht ganz sicher ist, ob man dadurch die Strawweight Division und die Bantamweight Division zu sehr schwächt. Also man möchte praktisch verhindern, dass ein gewisser Anteil Bantamweight Damen plötzlich in die Flyweight Division gehen und ein anderer Teil von der Strawweight Division gehen eine Gewichtsklasse hoch in die Flyweight Division, und dann hat man praktisch drei sehr schwach besetzte und auch nicht tief besetzte Divisions. Dann möchte man doch eher dabei bleiben, Strawweight und Bantamweight zu behalten. Und ja, man schaut sich da gerade so ein bisschen um, wie wäre da das Interesse auch von anderen Kämpferinnen, ja, von anderen Organisationen, wie ist da die Qualität, wen könnten wir mit dazu holen, ja, also das wird jetzt gerade so ein bisschen wohl noch durchgecheckt, und dann ist es wohl für, so heißt es, Frühjahr 2017 geplant, dass die UFC ihre Women's Flyweight Division an den Start bringt. Müssen wir mal abwarten, ob das kommt. Ich würde es befürworten, ich bin sowieso dafür, dass man mehr Divisions in die UFC einführt. Also von mir ist auch der Featherweight Division für die Damen, habe ich kein Problem damit, auch wenn alle immer sagen, da gibt's keine Contender, ist mir scheißegal. Für Cyborg wäre es halt gut, und ich denke auch bei den Herren wäre es nicht schlecht, noch ein, zwei Gewichtsklassen mit dazu zu nehmen, weil es einfach zu viele Kämpfer gibt, die so mehr oder weniger zwischen den Divisions sich eigentlich aufhalten, und man hat diese extremen Sprünge zwischen Welterweight und Middleweight und so. Also da sollte es irgendwie noch, ja, Leute geben, Gewichtsklassen geben, die hinzugefügt werden. So, jetzt gucke ich nochmal in den Chat, was da noch so kam. Cooler Podcast von dir. Dankeschön, Alkan. Außerdem hast du Ahnung, wovon du redest. Naja, das kann man jetzt nicht sagen. Habe ich mir abgeguckt. Alles, ich glaube, ja, guck hier, habe ich mir alles abgeguckt. Stimmt, ja, alles wird mir vorher vor. Meine Frau ist das. Die hat eigentlich Ahnung. Die möchte nur nicht vor einer Kamera und vor dem Mikrofon reden. Und dann schreibt die mir das immer auf und dann lese ich das ab. Danke für die Antwort und bis demnächst. Jetzt kommt die MMA-Beat mit Ariel, deinem Vorbild. Irgendeiner Seitenhieb. Ariel Helwani ist leider nicht mehr ein Vorbild. Wobei, bei der letzten MMA-Hour, sein Anfangsmonolog, da saß ich so da und hab mir gedacht, du Arsch, zum ersten Mal, oder seit, nicht zum ersten Mal, aber jetzt seit langem mal wieder, denke ich so, absolut richtig, Ariel. Ich unterschreibe alles, was du sagst, sofort. Und das tut mir immer so ein bisschen weh. Ich mag diese Pfeife einfach nicht. Ihr wisst es. Jens schreibt, dann braucht es aber noch eine Featherweight Division für Cyborg. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit. Macht eine Featherweight Division für Frauen. Wo ist das Problem? Und wenn es nur 4 Kämpfe im Jahr gibt, wo ist das Problem? Ich sehe es nicht. Also ich verstehe nicht, warum man sich da so quer stellt gegen mehr Divisions. Auch dieses Argument von Dana White, es gibt dann zu viele Champs und so. Alles Bullshit. Alles Bullshit. Macht so viele Divisions, wie nötig sind. Und ja, das ist meine Meinung dazu. Was haben wir denn noch hier auf meinem kleinen Zettel stehen? Ja, die UFC sucht aktuell Lightweights und Middleweights für eine neue Ultimate Fighter Staffel, habe ich mir noch aufgeschrieben. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. In dem Fall ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass es kein Casting gibt, also dass Kämpfer nicht vorkämpfen dürfen, und die UFC sucht sich dann da die Besten raus. Diesmal ist es so, dass die UFC wohl eine Liste zusammengestellt hat, Kämpfer anruft und fragt, ob sie Bock haben, bei Ultimate Fighter mitzumachen. Und der Clou ist, wenn diese Kämpfer dann Nein sagen, kommen sie wohl auf so eine schwarze Liste und werden in den nächsten Monaten nicht mehr von der UFC berücksichtigt. Sprich, junge, talentierte Kämpfer, die in naher Zukunft vielleicht sich ausgemalt haben, in der UFC zu kämpfen, jetzt den Anruf bekommen und sagen, ah, Ultimate Fighter ist nichts für mich, könnten dann mit den Folgen zu tun haben, dass sie nicht mehr berücksichtigt werden für die UFC, jedenfalls nicht in den nächsten Monaten. So, jetzt kam gerade die Frau schon rein und hat angedeutet, du, es wird langsam Zeit. Ich muss aber noch was erzählen, was eigentlich viel weiter oben stehen müsste auf meiner Agenda für diese Sendung. Nämlich geht es um den neuen UFC-Deal, der für 2018 ansteht, der UFC-TV-Deal, um es genauer zu sagen. Die UFC will da groß absahnen. Zum einen möchte man den Deal längerfristig anlegen. Aktuell der Fox-TV-Deal läuft über 7 Jahre, endet 2018, bringt der UFC 115 Millionen Dollar pro Jahr. Das Ganze möchte man jetzt auf 10 Jahre ausweiten. Also der Deal soll dann bis 2028 laufen. Und die UFC geht davon aus, dass man 450 Millionen Dollar pro Jahr dann verdient. Das Ganze wollen sie mit, wie gesagt, vorhin schon angeführt, noch mehr Fight Nights zusammenbekommen. Man verkauft auch die Fight Pass Rechte. Und das ist auch ganz interessant. Man fragt sich ja schon, ja, sag mal, warum kann ich denn auf dem Fight Pass jetzt nicht, weiß ich nicht, irgendwelche UFC und Fox Veranstaltungen sehen, die dann nur bei Run Fighting laufen? Ja, das ist so, dass die UFC ihre Rechte an diesem Event komplett abtritt und dann wieder einkauft für den Fight Pass. Und wenn sie das nicht tun, wie jetzt im Fall bei Run Fighting, haben wir halt keinen Zugriff darauf, erst 30 Tage nach der Ausstrahlung. Das ist der Grund, warum wir in Deutschland die UFC und Fox-Veranstaltungen ausschließlich auf Run Fighting gucken können. Und zum Beispiel die amerikanischen Fans haben ja auch keine Möglichkeit, Fight Nights live auf dem Fight Pass zu gucken, nur die Prelims oder beziehungsweise die Early Prelims, die Fight Pass Prelims. Das liegt auch daran, dass Fox die Rechte, die Live-Übertragungsrechte nicht an die UFC zurückverkauft hat und die UFC erst 30 Tage nach dem Event das Ganze dann auf dem Fight Pass zeigen kann. Und wie gesagt, diese ganze Bibliothek wird mitverkauft, ja, und dann müssen natürlich die meisten, jetzt singt das Kind hier auch noch laut, vielleicht können wir das noch ein bisschen leiser haben die nächsten Minuten. Manchmal muss man ja einfach auf den Tisch schauen. Oder du kommst mit in die Kamera, du willst ganz mit ins Fernsehen hier. Du musst nicht, aber dann mach die Tür zu kurz. Bitte. Guck mal, was ich hier krieg. Ein Weihnachtsmann. Dabei muss ich auf meine Figur achten. Machst du die Tür rein? Nee, du bekommst kein Stück, weil ich bin ein Egoist, ein Einzelkind. Natürlich kriegt sie nachher ein Stück, bevor ihr das Jugendamt verständigt. wo war ich stehen geblieben? Also wie gesagt, sie wollen den Fightpass da alles mit reinpacken. Sie sind sogar so weit, dass sie sagen, sie geben die komplette Produktion mit ab, ja, das ist nochmal ein großer Einschnitt für die UFC, weil bislang alles, was ihr seht auf Fox oder ja jeder Pay-Per-View, FS1, wird alles von der UFC selber produziert über SUFA. Sie sind bereit für den neuen Deal das Ganze aufzugeben, die Produktion aus der Hand zu geben. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt und man ist sogar bereit, sich bei den Kommentatoren umzuorientieren. Also ihr kennt Joe Rogan und Mike Goldberg, sind natürlich die bekanntesten beiden Kommentatoren in der UFC. Und die haben sich vor allem Mike Goldberg diesen Stil drauf geschafft, oder auch hier John Anik, die Pfeife, dass sie dann da sitzen und alles ist immer super geil, amazing, die nächste Karte ist total crazy und ausgeflippt. Man denkt sich immer, sag mal, habt ihr alle einen Schatten oder was? Also bleibt doch mal auf dem Teppich. Und diese Art zu kommentieren, ja, das missfällt zum Beispiel so Sendern wie ESPN oder CBS, ja, sie hätten halt gern so eine eher analytische Weise über diesen Sport zu reden, im Endeffekt so wie die NFL bei ESPN übertragen wird, wenn sie überhaupt bei ESPN übertragen wird, aber ihr wisst, was ich meine. Und sie bevorzugen dann eher diese Art des Kommentatoren-Stils und auch da ist die UFC bereit, ja, Einschnitte in Kauf zu nehmen und zu sagen, okay, dann dürft ihr eure Jungs da hinsetzen, die natürlich eine gewisse Qualität und Ahnung mitbringen müssen, aber sie müssen diesen Hype-Style, so wird er beschrieben, nicht von uns übernehmen, sondern die können dann das Ganze wie ein normales Sportevent letzten Endes vortragen, sage ich jetzt mal. Ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ist mit Sicherheit auch nochmal ganz, ganz wichtig für viele Kämpfer, wenn 2018 da wirklich ein Deal rausgeschlagen werden sollte, der 4-mal so hoch ist wie der aktuell laufende, hätten natürlich gerade so Kollegen wie MMAAA wirklich ein Argument an der Hand zu sagen, Jungs, es wird mal Zeit, dass ein bisschen mehr Geld über die Ladentheke geht, wobei sie das natürlich jetzt auch schon haben, gar keine Frage. Das Thema Buy-Rates lasse ich mal weg, vielleicht, ach nee, ich muss jetzt leider aufhören. Ich hätte ja noch so viel zu sagen, Hausmeistertätigkeiten habe ich vorne getan, jetzt gucke ich noch einmal kurz hier im Chat, was es da Neues gibt. Schaust du dir heute den Joe Rogan Podcast mit John Jones an? Mal sehen, wie sich John da präsentiert. Ja, ich werde mir morgen oder übermorgen definitiv anhören, gar keine Frage. Bin großer Joe Rogan Fan, also von daher, da fällt bei mir kein Podcast aus. Ich höre jeden Joe Rogan Podcast. Und auch den werde ich mir anhören. Wobei ich glaube, dass es John Jones hier fast mehr darum geht, Submission Underground 2 zu hypen. Jay Sonnens Wrestling-Turnier oder Wrestling-Pay-Per-View. Aber mal sehen. Joe Rogan ist ja schon jemand, der gut Gespräche führen kann. Von daher kann das ein oder andere abfallen. Da bin ich mir relativ sicher. Muss sich nun Joe Rogan als Kommentator von der UFC verabschieden? Was ist der Grund dafür? Also Joe Rogan an sich würde, glaube ich, kein Problem damit haben, sich als Kommentator bei der UFC zu verabschieden. Das wollte er ja eigentlich im Sommer schon tun. Und UFC 196 hat dann dazu geführt, dass er gesagt hat, Alter, das ist so eine geile Sportart. Also das war der große Upset. Michael Tate besiegt Holly Holm und Nate Diaz besiegt Conor McGregor. Und er hat, wie gesagt, daraufhin gesagt, das ist so eine geile Sportart, ich bleibe definitiv dabei, aber er tritt ja viel weniger mittlerweile auf. Er wird nur noch bei nordamerikanischen Pay-Per-Views kommentieren und nicht mehr irgendwelche Fox-Events und auch nicht im Ausland. Also er tritt eh schon einen Schritt zurück. Und für mich ist auch nicht Joe Rogan das große Problem bei den Kommentatoren. Der ist nämlich sehr gut. Es sind eher so Affen wie John Anik oder Mike Goldberg, die einfach sich anhören wie völlig Geisteskranke, muss man ehrlicherweise sagen. Ich kann es auch nicht anders sagen. Jens fragt, wo steckt eigentlich der Olaf? Ja, Jens, da musst du dir den Anfang des Videos angucken. Da kriegt der Olaf sogar hier hinter mir, hat er dann eine Futterspur gelegt bekommen und hatte seine 5 Minuten Ruhm. Dann sollen sie Dominic Cruz einstellen, für mich mit Abstand der beste Kommentator. Ich fand Dominic Cruz auch hervorragend. Er hat ja diese eine, war das UFC on Fox Veranstaltung kommentiert. Auf jeden Fall einmal so ein komplettes Event durchkommentiert, fand ich auch phänomenal, wirklich Hut ab. Für mich wäre es ein Traum, das wird es natürlich nie geben, aber wäre es ein Traum, wenn Dominic Cruz und Joe Rogan UFC Pay-Per-Views kommentieren würden. Bin vor einer Stunde auf deinen Kanal gestolpert und finde es top, mach weiter so. Abo hast du. Vielen Dank, oh, da freue ich mich. Also ihr könnt sowieso immer gerne abonnieren. Ich freue mich da wirklich sehr, wenn mir die Leute hier die Stange halten. Also vielen Dank, dass du weiter dabei bist. Und ja, die Sendungen werden immer länger. Jetzt muss ich aber wirklich aufhören, sonst haut mir meine Frau aufs Maul. Ist kein Scheiß. Natürlich, es ist nicht so. Es ist nicht so. Ich wehr mich. Nein, ich höre jetzt lieber auf. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Ciao. Ja, liebe Podcast. Ja, so spreche ich euch immer an, liebe Podcast-Hörer. Ja, liebe Podcast-Zuhörer, ihr erfahrt jetzt die Wahrheit. Natürlich wird mich meine Frau verprügeln, wenn ich nicht sofort aufhöre. Aber auch für euch Podcast-Hörer gilt, vielen Dank, dass ihr mir immer mal wieder eure Aufmerksamkeit schenkt. Dieser Podcast war eigentlich mal angelegt für 30 Minuten jeden Donnerstag und mittlerweile schaffe ich es nicht mal, nur 60 Minuten zu senden, geschweige denn die 30 Minuten zu erreichen. Wir sind heute schon wieder bei 1 Stunde 40 Minuten. Das ist deutlich zu lang und auch Grund für mich, jetzt den Podcast zu beenden. Übrigens, wer sich daran stört, dass am Anfang und am Ende immer so ein kleiner Jingle läuft, da kann ich euch sagen, ich plane eigentlich schon seit 3 Wochen einen neuen Jingle zu produzieren und da anzuhängen. Aber mir fehlt die Zeit. Wahrscheinlich, weil ich Donnerstag immer so lange aufnehme. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Oh, wer es bis hierhin durchgehalten hat, der kriegt auf jeden Fall mal einen extra Applaus. Den könnte ich jetzt vielleicht einspielen. Ich hoffe, man hört ihn. Ja, nochmal der Hinweis, sollte euch das gerade eben Gehörte irgendwie ein bisschen gefallen haben und ihr denkt jetzt, Mensch, der Podcaster, der verdient mehr als nur meinen Download, meinen Retweet, meinen Like oder meinen Daumen nach oben. Der Podcaster verdient mal ein Geschenk. Dann geht doch einfach auf nonpg.de/Dankeschön. Da biete ich die Option Wishlist, also Amazon Wishlist und PayPal-Konto an. Da könnt ihr mich unterstützen in Form einer kleinen Geldspende oder eben eines kleinen Geschenks, sage ich jetzt mal. PayPal könnt ihr auch unter paypal.me/RickyPalm erreichen. Und ich nehme jegliche Art an Münzen an. Also ihr müsst euch da nicht zurückhalten. Von einem Cent bis zum, gibt es eigentlich einen 1.000-Euro-Schein? Ist alles willkommen. Danke nochmal fürs Zuhören und bis demnächst.